Abgefahren Podcast, hallo und herzlich willkommen, Episode 31, auch wenn wir es ja gar nicht mehr sagen, aber diese Episode ist in Folge unserer Geburtstagsfolge 30, wo wir in Nordfrankreich waren und heute geht's nach Südfrankreich. Und bevor wir nach Südfrankreich einsteigen, herzlich willkommen Axel, herzlich willkommen Thomas. Bonjour. Hallo, hallo Jan, hallo Thomas. Ah, wir sind wieder in Frankreich, wir müssen Bonjour sagen. Ah, Bonjour. Frankreich, Salut. Frankreich. Salut, Salut ist auch schön. Aber das habe ich nie genutzt, stelle ich gerade fest. Ich habe auch niemanden gehört, der Salut gesagt hat, aber naja, gut. Okay, vielleicht sagt man das gar nicht. Vielleicht sagt man das nicht mehr. Alle Frankophilen können das dann ja mal kommentieren, warum man nicht mehr Salut hört in Frankreich. Ja, wir waren in Nordfrankreich in der letzten Episode und Axel war mit seiner Familie in Südfrankreich. Und bevor wir da jetzt groß einsteigen, Axel, war es gut? Ja, es hat uns sehr gut gefallen und es war ein richtiger Sommerurlaub, also da kommen wir ja gleich noch mal drauf. Richtig, richtig warm und sommerlich. Ich bin sehr gespannt auf die vielleicht entstandenen Kurzschlüsse zu der Vorbereitungsepisode. Wird es da was geben? Also wir dürfen auf jeden sehr Fall gespannt auf sein. Auf jeden Fall wird es da was geben, ja, auf jeden Fall, genau. Die Vorbereitungs- was ist, was wir da besprochen haben und was sich dann am Ende daraus vielleicht irgendwie an Problemen oder, sagen wir mal, Erfahrungen gebildet hat. Ja, wir sind ganz gespannt, was du da zu berichten hast. Genau, also wir sind ja, wir wohnen ja in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf und wir sind erstmal Richtung Süden gefahren und wir waren, ich glaube, 15 Minuten auf der Autobahn, da machte es Hatsch und hatte ich schon mal Steinschlag. Hm. Kreisrund unten in der Mitte. Toll, direkt am Anfang. Das geht ja gut los. Abbruch, ab wieder zurück nach Hause. Ging gut los. Und die zweite Sache, schon bevor wir richtig losgefahren sind, ist uns aufgefallen, dass der zweite Aufbauschlüssel nicht an dem Fahrzeugschlüssel dran ist, wo er eigentlich sonst dran war. Und wir jetzt entsprechend gestartet sind mit einem einzigen Aufbauschlüssel. Was natürlich bedeutet, wenn du den irgendwie verlierst, verbummelst, sonst irgendwas, kannst du kein Klo mehr entleeren, kein Wasser mehr auffüllen, kommst nicht mehr an die Heckgarage ran, nix mehr. Ein Träumchen. Aufbauschlüssel? Ja. Verstehe ich nicht. Ja. Also die Geheimnisse der Nicht-Kastenwagenfahrer. Ne? Ja. Ich empfehle dazu auch die Episode aus Remagen, wo wir auch einen Aufbauschlüssel mit hatten. Also wir hatten einen mit. Aber der war dann in der Garage und die Garage war zu und wir haben keinen Zugang zur Garage bei uns. Mm. Auch spannend. Ja. Ja, ich kann deine Sorgen verstehen. Ja, also so startete unser Urlaub und da ist klar, das kann nur besser werden. Genau. Was habt ihr mit dem Steinschlag gemacht dann? Ich wollte gerade sagen, gab es auch eine Lösung für das? Ja, weil das ist ja nicht mal eben. Richtig, beides, da gibt es eine Lösung für, aber nicht in den ersten zwei Sachen. Wir sind nach Sinsheim gefahren in der ersten Etappe, also wir sind nachmittags, spät nachmittags losgefahren und sind dann fast schon nachts in Sinsheim angekommen. Das liegt ja ziemlich genau an der Autobahn. Und wir wollten dort ins Technikmuseum mit unseren Kiddies und haben das dann auch am nächsten Tag gemacht. Und der Stellplatz, die Stellplätze haben ja den Vorteil, dass da oft so ein 24-Stunden-Tarif gilt. So auch in Sinsheim, wo man quasi für 24 Stunden zahlt und nicht für einen Tag oder bis 12 Uhr oder irgendwas in der Richtung. Sodass wir dann nach dem Museum erstmal noch ins örtliche Freibad gegangen sind, was direkt neben dem Stellplatz war. Und dann abends quasi wieder weitergefahren sind. Wir sind dann grob nach Tübingen gefahren. Darf ich kurz einhaken? Ja. Auf welchem Stellplatz wart ihr? Direkt am Technikmuseum? Oder mit so einer Schranke und relativ cool, relativ modern ausgebaut mit so einer Chipkarte? Ja, Chipkarte weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es war eine Pappkarte, aber. Ja, gut, okay. Genau, relativ modern, direkt neben dem Freibad. Wir hatten uns gegen das Technikmuseum entschieden. Man kann auf dem Parkplatz des Technikmuseums tatsächlich auch nächtigen, aber da ist halt so ohne alles und ja, wir haben uns eben für das andere entschieden, da am Freibad, Und ist ein relativ schöner, moderner Stellplatz und man kann. Genau, da waren wir nämlich auch mal, deshalb frage ich. Ja. Das war nämlich eigentlich, das war echt ein schöner Stellplatz da an der Stelle, ne? Ja. Der war echt gut. Der ist auch stadtnah, also wenn man dann in Sinsheim nochmal irgendwie in die Innenstadt will oder genau. Was. Genau. Hm? Genau. Ja, dann war der das. Sehr schön. Richtige Entscheidung getroffen, glaube ich. Genau. Der nächste Stellplatz, wir hatten überlegt, wir fahren nach Tübingen, dann abends da, von nach dem Freibad und so weiter, fahren wir nach Tübingen und hatten da einen Park4Night-Platz rausgesucht. Der hieß Festwiese. Und ich ahne es. Der Name war Programm. Also es war ein Fest. Es war genug Platz. Es war genug Platz. Ja, aber das Problem war, da war halt Fest, genau. Da war nämlich Sommerfest. Und neben uns war der Autoscooter oder wäre der Autoscooter gewesen. Und das ging von 11 Uhr morgens bis 24 Uhr. Und also sprich, wir hätten jetzt bis 24 Uhr Autoscooter-Geräusche und dann erst morgens wieder ab 11. Und das war dann. Aber für die Kids, die hätten Autoscooter fahren können bis 24 Uhr. Das stimmt natürlich. Das haben sie nicht geschnallt. Da sind sie nicht drauf gekommen. Nee, also das war dann doch nicht unseres. Wir haben dann noch irgendwie ein bisschen geguckt, mussten da ein bisschen echt durch die Dörfer fahren und haben dann JWD einen Platz gefunden. War auch ganz süß. Auf der Schwäbischen Alb quasi. Und dann die erste echte Zwischenstation, die wir geplant hatten, war am Bodensee in Lindau. Und sind dann über Ravensburg, haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht. Und in Ravensburg dachte ich, ach, das ist ja jetzt eine größere Stadt. Da haben wir dann das Thema Steinschlag und Aufbauschlüssel mal in Angriff genommen. Und ich habe tatsächlich in Ravensburg zwei Aufbauschlüssel nachmachen lassen. Ich dachte dran, zwei, ne, wenn einer mal verloren geht. Und bin dann so. Ging das problemlos? Also jetzt mal so. Ja, ging sehr problemlos. Zuerst waren wir bei so einem speziellen Schlüsseldienst und der hat das dann gemacht. Die hatten aber nur einen Rohling da. Okay. Und dann waren wir noch im Supermarkt einkaufen und es gibt ja Supermärkte, die auch so einen Schlüsseldienst vorne drin haben. Und dann bin ich da auch nochmal hingegangen, weil ich dachte, naja, ich frag mal. Und der hat auch ganz ohne Nachfragen direkt angefangen. Also wir haben jetzt zwei neue Aufbauschlüssel, aber dafür hatten wir dann auch zwei und es passierte da nichts mehr. Also insgesamt drei. Irgendwo muss der vierte ja noch sein. Also wir sind jetzt gut ausgestattet. Genau, in Ravensburg bin ich dann auch mal eben zum wie nennt man das, ich will jetzt die Marke nicht nennen, Scheibenreparaturdienst. Und Da repariert. Und der hat gesagt, ja, kann man reparieren wahrscheinlich, aber frühestens, weiß nicht, übermorgen oder irgendwann. Dann habe ich gesagt, nee, das passt jetzt nicht so gut für uns. Ja, vielleicht auf dem Rückweg. Ich sage, nee, das passt auch nicht so gut. Und dann sind wir halt weitergefahren nach Lindau. Genau. Der Thomas, der war ja auch schon mal am Bodensee, hat er auch schon im Podcast mal berichtet. Korrekt. Ihr wart ja auf dem Campingplatz Goren, der auch relativ groß und bekannt ist. Der Jan hebt den Finger. Wir waren auch schon am Bodensee. Ah. Ja. Ich weiß nur nicht wo. Ah, okay. Also ich weiß, wo wir waren. Wir waren in Lindau und zwar heißt der Campingplatz Park Camping Lindau, gehört der Stadt Lindau und wir hatten den auch schon im Winter reserviert. Und da muss ich sagen, ist ein sehr entspannter Platz. Also ich meine, man macht ja auch Camping und Urlaub, weil man irgendwie so ein bisschen was Entspanntes haben will. Und das ist so ein ganz gemütlicher Vibe sozusagen. Also sehr schön. Also der Platz, wir hatten einen schönen Platz, wo wir auch auf den Bodensee gucken konnten. Es gibt natürlich noch etwas bessere Plätze. Klar, die waren aber für uns nicht mehr buchbar, als wir da drauf geguckt haben. Und ein kleines Bütchen mit so einer Cocktailbar, wo man ein paar Sachen zum Trinken kriegt. Und die haben ein sehr gutes Restaurant auf dem Platz. Einen netten Shop, der wirklich sehr gut sortiert ist, die saubersten Sanitäranlagen des ganzen Urlaubs. Man ist in, ich glaube, 5 Kilometer oder so an dem Bodensee lang mit dem Fahrrad ist man auf der Insel Lindau, wo man dann ja üblicherweise mindestens einmal gucken geht. In die andere Richtung, 6 Kilometer, ist man in Bregenz. Also sehr cool und kann ich für einen Aufenthalt am Bodensee absolut empfehlen. Also sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen da. Ja. Und dann geguckt, seid ihr in der Nähe von Meersburg auf dem Stellplatz. Warte mal eben kurz. Weil da auf dem Campingplatz löste sich dann das Steinschlagproblem. Wir haben nämlich zu einem anderen Steinschlag-Reparateur Kontakt aufgenommen und die sagten, ja, normalerweise kommen wir nicht raus, aber für Campingplatz am Bodensee machen wir mal eine Ausnahme. und kam dann mit ihrem Auto vorgefahren und haben dann bei uns den Steinschlag da auf dem Campingplatz repariert. Weil es ist ja nicht so ganz einfach, mit dem Wohnmobil dann zu denen zu fahren. Klar, geht natürlich alles, aber du musst ja alles zusammenpacken, Markise einrollen, all den Kram zusammenpacken, dass du fahren kannst. Das dauert ja immer so eine halbe Stunde, wenn du mal ein paar Tage irgendwo gestanden hast. Und deshalb hat mir gesagt, ja, wäre schon nett irgendwie, wenn die quasi zu uns kämen und wir nicht zu denen kommen müssten. Und repariert heißt, tatsächlich konnten sie den Steinschlag reparieren, mussten nicht die Scheibe komplett austauschen. Ja, genau. Genau. Und da ist also auch kleben, ne? Irgendwas da rein, so ein Harz rein oder sowas. Harz reingemacht, was dann mit so einem UV-Licht gehärtet wird. Und das sieht man nachher nicht mehr, frage ich mich jetzt. Ach ja, also wenn du jetzt mit der Lupe kannst es natürlich finden, aber ich meine, ja, also mich stört es nicht. Du musst es wirklich wissen. Es ist ja in der Mitte der Scheibe relativ weit unten. Es darf also wohl nicht in dem Fahrersichtbereich sein und so. Und genau. Nicht zu sehr am Rand, glaube ich, nicht zu groß und so. Gibt es ein paar Kriterien, woran das liegt, aber ja, Gott sei Dank, alles gut repariert. Genau. Hat die Versicherung übernommen oder übernimmt die Versicherung? Genau, die hatte für uns den Termin gemacht. Insofern gehe ich davon aus. Ich habe noch keinen Brief von denen. Genau. Schön. Und von da aus, nach den schönen Tagen in Lindau, hatten wir uns entschieden, durch die Schweiz zu fahren. Kurze für diejenigen, die jetzt vielleicht erst einsteigen oder die Vorbereitungsfolge nicht gehört haben. Unser Wohnmobil ist aufgelastet auf 4 Tonnen, das heißt über 3,5 Tonnen insbesondere. Und da kann man durch Österreich nicht mehr mit einem Pickerl fahren, sondern da braucht man eine Go-Box. Und da wir nur 20 Kilometer Österreich vor uns gehabt hätten, habe ich mir natürlich keine Go-Box besorgt. In der Schweiz ist es so, dass man mit so einer App, Via-App heißt die, Links und so weiter findet ihr alles in den Shownotes, mit der Via-App gut buchen kann. Also da kann man die Straßenbenutzung in der Schweiz eigentlich nur die Autobahnmaut pflichtig für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Über 3,5 Tonnen ist jede Straße Schwerlastabgabe pflichtig. Mhm. Und das kann man mit dieser Via-App machen. Also einfach im Play Store oder App Store runterladen und kann das dann da buchen. Und da gibt es so einen Tarif, wo man 10 Tage bucht. Also man kann 10 einzelne Tage, kostet so, ich glaube, 34 Euro habe ich bezahlt für diese 10 Tage. Und wir haben eben einen Tag davon benutzt, also sprich 3,40 Euro pro Tag. Mhm. Und das Schwierigste jetzt an der Stelle war, die Schweiz gehört ja, Grüße an Hego, noch nicht zur EU. Und das bedeutet, da gelten auch die EU-Roaming-Vorgaben ja nicht. Mhm. Mhm. Das durfte ich auch leidlich erfahren vor wenigen Wochen, ja. Okay. Und das heißt, wir wussten, okay, wir müssen durch die Schweiz mit Offline-Navigation. Ja. Und auch durch Österreich. Also wir mussten ein Stückchen Österreich fahren, weil nun mal Lindau grenzt nun mal an Österreich und dazwischen ist sonst ansonsten nur Wasser, also es ging nicht anders. Und wir wollten aber in Österreich, mussten wir aber die Autobahn vermeiden. Als unter 3,5 Tonnen kann man einfach über die Autobahn fahren, weil die Autobahn am oberen Eckchen sozusagen Richtung Schweiz ist auch mautfrei. Das gilt aber nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen und nicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, oh, kompliziert halt. So, auf jeden Fall Ja, wir mussten also auf normalen Bundesstraßen da irgendwie durch und das war irgendwie stressig, weil man jetzt auch ja kein Online hatte. Wir hatten das alles abgedreht natürlich, dass wir da auch keine Kosten verursachen und so. Also bis man dann einmal auf der A13 war, das war irgendwie, ich fand das irgendwie stressig. Also ja. Aber dann waren wir irgendwann auf der A13 in der Schweiz und sind dann da durch die Alpen durch den San Bernardino-Tunnel durch, also nicht über den Pass. Ja, Jan, ja, aber warum haben wir das nicht gemacht mit dem Pass? Weil meine Kinder, also mindestens zwei von denen, sind nicht sehr reisefest. Also denen wir dann. Seetüchtig. Seetüchtig, genau. Und da ist Passfahren sicherlich nicht das Richtige. Genau. Hast aber was verpasst. Ja, also das ist so. Im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Ja, das stimmt. Verpasst. Was genau. Ein schönes Wortspiel. Ja, also die A13, für alle, die das auch machen wollen, die führt also komplett durch die Schweiz. Also man kommt da niemals irgendwie in ein anderes Land oder so, also jetzt so Maut oder irgendwas. Fällt dann quasi nur in Anführungszeichen in der Schweiz an. Genau, und da bin ich mit meinen 3,40 Euro nach allem, was ich bisher weiß, komplett durch. Also auch der San Bernardino-Tunnel hat uns, anders als ich es vorher recherchiert hatte, nichts gekostet. Ich habe auch noch keinen Brief irgendwie im Briefkasten gefunden mit irgendwie einer Zahlungsaufforderung. Also wenn das so bleibt, war das auf jeden Fall günstig. Ja. Ja. Und am Ende sind wir in Como rausgekommen. Am Koma-See. Da wart ihr wieder an einem See, wo ich vor kurzem erst war, am Koma-See. Wobei wir Como leider nicht gesehen haben, muss ich ja dazu sagen. Also wir waren am nördlichen Teil des Sees. Mhm. Ja, wie war es denn? Wie hat es dir denn da gefallen? Also das Erste, wir hatten uns einen Stellplatz rausgesucht in Como. Also es gehört zu Como, ist Außenbereich, ist von Como an sich, also von der Innenstadt so 6 Kilometer entfernt. Da gibt es einen Stellplatz. Wie gesagt, links alles in den Shownotes. Und da sind wir drauf gefahren. Wir waren vielleicht früher Nachmittag da, irgendwie so 15, 16 Uhr, denke ich, ja. Waren wir da, der Stellplatz hat auch noch genug Plätze, sind wir drauf gefahren. Kostet 50 Cent pro Stunde, also sprich 12 Euro am Tag. Ist ja ein guter Kurs, würde ich sagen. Ja. Und es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Als wir die Tür aufgemacht haben, haben wir erstmal kurz gedacht, wir sind irgendwie falsch. Also wir kamen ja aus diesem 25 Grad Bodenseeklima und ich weiß nicht genau, wie viel Grad es war, aber es war auf jeden Fall irgendwas um die 30, 35 Grad und das war schon ziemlich warm, als wir da so aus dem Auto stiegen. Genau, und dann sind wir da gibt es einen Schiffsanleger in der Nähe für so ein, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, für so ein Busschiff, also so ein normales Fährschiff, also was da quasi Taxi. Über den Taxi, ja, also aha. So ein normales öffentlicher Personennahverkehr, sag ich mal, Schiff. Und da sind wir dann mit nach Como gefahren, eine Station ist das, haben uns Como angeguckt und sind dann hinterher mit dem Bus wieder zurückgefahren. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also hätten wir auch echt gerne noch ein bisschen länger verbracht. Aber es ist ja immer so, wenn man nach Südfrankreich will, dann kann man nicht unbedingt in Como eine Woche Urlaub machen. Ja. Nee. An sich, Como ist schön. Wir waren ja auch mal da und wir haben einen Stellplatz gefunden, mitten in der Stadt. Aber der war für uns tatsächlich auch nur ein Parkplatz. Ich wollte da nicht übernachten. Das war also so, ja, zentraler Parkplatz in der Stadt und laut, eng, Hauptstraße. Und haben aber da geparkt und sind dann nach Como reingegangen. Und ich muss sagen, da bestätige ich dich mal, ist schon schön da die Gegend, ne? Mhm. Ah ja, auch diese Bootsfahrt, weißt du, du fährst dann mit dem Boot über den Comer See und siehst so die Berge und die tollen Villen, die da oben in den Bergen sind. Ja. Und so. Und das ist natürlich schon schön, ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Stimmt. Aber wir hatten uns überlegt eben, dass man von Como relativ schnell in Mailand ist. Ich weiß nicht, Thomas, ob du das auch damals gemacht hast, dass ihr von Como aus nach Mailand. Nein, nein. Wir waren ja auch, wie gesagt, nur im nördlichen Teil des Comer-See. Das ist bei Dongo gewesen. Also das ist ein Comer-See für die Zuhörer, die jetzt nicht auf dem Schirm haben, muss man sich ja vorstellen, wie so ein umgedrehtes Y. Also zwei Beine, eins geht nach links weg, eins nach rechts weg. Como liegt unten links und wir waren ganz oben im nördlichen Zipfel. Wir haben ja damals diese, ja, ich habe sie bei Polarsteps drei Seentour genannt: Bodensee, Comer-See und Lago Maggiore. Haben aber dann auch an den Seen jetzt nicht immer alles gesehen. Also haben dann auch schon ein paar Tage immer verbracht. Deswegen waren wir so südlich gar nicht. Okay. Und Mailand wollten wir gerne angucken. Stand auch bei den Kiddies irgendwie relativ oben auf dem Zettel. Warum haben die Kiddies das auf dem Zettel? Ja, Mailand, die Modestadt und so weiter. Echt? Ja, okay. Naja. Interessant. Ja, habe ich mich ein bisschen informiert, was kann man denn da, wie kann man denn, also Mailand hat man natürlich ein bisschen Respekt, oder? Also Mailand mit dem Wohnmobil, würde ich jetzt nicht unbedingt durch die Innenstadt fahren wollen. Insofern guckt man mal, wo man da hinfahren kann und da findet man dann, wenn man danach googelt, findet man dann so, ich sag mal so Parkplätze, die Wohnmobile aufnehmen. Und die Seen haben so ein bisschen so eine Optik von Schrottplatz. Und okay, aber gut. Und kostet so 30 Euro am Tag. Ja? Oh, ups. Genau. Ja. Gut, auf jeden Fall habe ich dann durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr in welcher App, ist auch egal, weil ihr findet die Links ja in der Shownotes, habe ich ein Agri-Camping gefunden, also so ein Bauernhof-Camping im Außenbereich von Mailand, so ein Bio-Höflein. Und die boten auch Wohnmobilstellplätze an. Und da sind wir hingefahren und haben da, ich glaube, für 10 Euro oder was gestanden. Und die verkauften dir sogar noch Tickets für die Straßenbahn. Also ein paar hundert Meter weiter war die Straßenbahnhaltestelle. Und dann konntest du dich dann in die Straßenbahn setzen und bist dann so eine gute halbe Stunde irgendwie bis zum Dom gefahren. Also konntest in der Linie sitzen bleiben, musst nur einmal einsteigen. Und dann warst du in einer halben Stunde oder weiß nicht, eine gute halbe Stunde warst du dann am Dom in Mailand. Also ist ja machbar. Genau, das ist ja machbar und super gut, ne? Und das Ding stand da auch sicher. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sag mal, so Großstädte erzeugen ja auch so ein gewisses Unwohlsein, dass am Ende das Wohnmobil vielleicht nicht mehr so ist, wie man es vorher verlassen hat, irgendwie, dass da eingebrochen wurde oder irgendwas in der Richtung. Und genau, das war aber da, der Bauernhof, der strahlte also eine absolute Ruhe und so weiter aus. Also da hätte man auch zwei Tage bleiben können oder so. Also wirklich, da liefen die Hühner rum und so. Wirklich schön. Und ein hübscher Hofladen und. Genau. Und da konnten wir stehen. Haben aber da nicht übernachtet. Also genau. Aber Mailand hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Also es ist eine wirklich schöne Stadt und sehenswert und sollte man, wenn man in der Gegend ist, meiner Meinung nach, sollte man ruhig mitnehmen. Also insbesondere mit diesem Bauernhof-Camping, da ist es echt gut machbar, von der Autobahn relativ kurz zu erreichen und braucht man keine Angst haben. Okay. Aber ihr wart jetzt tagsüber in Monaco oder wart ihr und habt dann nichts da geschlafen? Meine ich ja. Mailand. Wie komme ich jetzt auf Monaco? Keine Ahnung. Das steht in der Liste. Und wo habt ihr dann geschlafen? Also ich sag mal, seid ihr dann abends losgefahren oder wie habt ihr das dann organisiert? Weil das ist ja dann auch nicht so ganz trivial. Genau, wir hatten an dem Morgen, wo wir nach Mailand gefahren sind, hatten wir einen Campingplatz gebucht, weil es war da nämlich auch Wochenende. Also das ist ein Wochenende ist ja immer ein bisschen schwieriger mit Campingplätzen oder spontan irgendwo hin oder zumindest muss man vielleicht ein bisschen doch flexibler sein als sonst. Und da hatte ich dann für ein paar Tage einen Campingplatz in der Nähe von Asti gebucht. Und wir sind dann in Mailand gewesen. Wir sind da, weiß nicht, wir waren wahrscheinlich mittags irgendwie rum, waren wir auf diesem Agri-Camping, bis dann alles gepackt haben und so weiter. Bis du dann in der Straßenbahn sitzt, bis du dann am Dom bist und so weiter, ist dann natürlich auch schon früher Nachmittag, und bis du dann alles gesehen hast, paar Stunden da durch Mailand durch und so weiter. Zum Beispiel diese Einkaufspassage Emanuel 2 da, das ist ja echt super geil, also richtig schön gemacht und so, also schon toll. Sind dann abends noch was essen gegangen da in Mailand und dann wieder zurück mit der Straßenbahn und haben uns dann in unser Wohnmobil gesetzt und sind dann quasi da in die Nähe von Asti, Agliano Terme hieß der Ort, sind wir dann noch hingefahren. Und da hatte ich mit denen geklärt, normalerweise Anreise, glaube ich, bis 20 Uhr oder so, dass das bei uns nichts wird. Und dann hat sie mir gesagt, ja, bis, ich glaube, 10 Uhr oder so könnte ich kommen. Und der Kollege in der Bar, der würde dann mich quasi in Empfang nehmen. Und das hat er auch genauso gemacht. Und wir sind dann da, weiß ich nicht, um 21.30 Uhr oder sowas waren wir da, glaube ich. Aber das ist nochmal ein ganz schöner Trip darunter, oder? Also so auf der Karte sieht das jetzt erstmal nach Kilometerfresserei nochmal aus an dem Abend. Ja, von Como nach Mailand ist halt ein Hopsa, ne? Das sind irgendwie, ich glaube, 50 Kilometer oder so. Und ja. Das andere waren wahrscheinlich 300 oder sowas, denke ich. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ist ja auch nicht so spannend. Also genau, das war nee, doch mal ein richtiger Hopsa. Weil es dann doch nochmal eine ganz schöne Strecke ist nach so einem Stadtbesuch, ne? Hat mich jetzt nicht gestört. Okay. Also wir sind Autobahn gefahren, muss ich zugeben. Also wir haben dann da nicht noch irgendwie mautfrei oder so die Fahne hochgehalten. Ist aber in Italien auch nicht so teuer. Klammer auf, wie in Frankreich, Klammer zu. Ja, stimmt. Und insofern, ich weiß nicht, was uns die Autobahnen in Italien gekostet haben, aber in Summe vielleicht 20 Euro. Das war in Frankreich anders. Ja. Genau. Ja. Agliano, da waren wir drei Übernachtungen, glaube ich sogar. Hat uns super gut gefallen, habe ich übrigens über mein Axi-Heftchen gefunden. Ah. Okay. Wenn du da reinguckst, dann kannst du ja die, da siehst du ja im Prinzip den Bereich und dann siehst du ja direkt die Campingplätze und das findest du dann ja relativ schnell und siehst dann auch, welcher hat jetzt, weiß nicht, sag mal 4 Sterne oder so. Man will ja jetzt auch nicht irgend so einen sehr einfachen Campingplatz dann für mehrere Tage nehmen. Und genau, hatten auch einen Pool, waren da auch quasi das örtliche Freibad irgendwie, also war nicht schlimm, so, klingt vielleicht ein bisschen, aber war nicht schlimm. Super nett, die Leute da, total nett, nettes Restaurant mit lecker Pizza, hat uns sehr, sehr gut gefallen da. Ja, also wenn man jetzt diese Richtung einschlägt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das Einzige, was da nicht ganz so toll war, die hatten da Mücken. Und mit dem nächsten Stellplatz zusammen hatten wir, glaube ich, jeder mindestens 20 Mückenstiche. Und ich habe auch niemand anders gesehen, der unter 20 Mückenstiche da rumgelaufen ist. Also da hast du an allen Beinen von oben nach unten rote Punkte gesehen. Und ja. Genau. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eben versäumt habe, weil ich vielleicht parallel hier noch was recherchiert habe. Aber wie kamt ihr jetzt auf diesen Zwischenstopp? Wie war das? Es gibt da nicht ganz so viele Campingplätze dazwischen. Und der lag jetzt halt in der richtigen Richtung. Also zwischen Mailand und Monaco quasi. Ja. Ja. Habt ihr einfach was gesucht, wo man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen kann? Stichwort Pool, was du gerade sagtest, ne? Genau. Ja. Genau. Okay. Und ist halt so eine hügelige Landschaft mit viel Weinanbau und so ein ganz uriges Örtchen, also Agliano. Meine Frau und ich, wir mögen sehr diesen Film Maria, ihm schmeckt's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall, da gibt es so ein Montebello, wo der Deutsche, der die Italienerin heiratet, dann dort heiraten muss auf Wunsch des Schwiegervaters. Und das hat uns so ein bisschen an Montebello erinnert, also hat einen richtigen Dorfkern mit einer Kirche und so weiter, einen Turm zum Angucken. Also richtig schön. Hat uns sehr gut gefallen. Gut. Genau, und da konnte man sich ein bisschen beschäftigen und ich habe halt einfach in dem AXI kurz geguckt und das ist dann relativ schnell gefunden. So, na, das finde ich halt gut an diesem AXI-Campingführer. Aber das war auch quasi spontan entschieden, dieser Zwischenstopp? Ja, also ich habe das am Tag der Anreise gebucht. Okay. Fürs Wochenende, ne? Also das ist schon, also ich glaube, wir sind freitags dann da angekommen, da müsst ihr jetzt genau nachgucken, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Und da wären auch noch weitere Plätze gewesen. Jetzt, also da war nicht komplett ausgebucht. Genau, dann fiel gerade das Stichwort Monaco. Mhm. Aber bevor wir nach Monaco kommen, beziehungsweise wir sind dann von dort aus wirklich auch an die französische Mittelmeerküste gefahren. Allerdings, ich hatte ursprünglich geplant, in Monaco eine Tiefgarage anzufahren, die ich bei Park4Night gefunden hatte. Die war auch gar nicht so teuer. Aber was soll ich sagen? Also es ist jetzt auch nicht der absolute Traum von mir, mit dem Wohnmobil mal durch Monaco zu fahren. Also es gibt da so eine Strecke, die ist schon spannend, ne? Ja, für Formel-1-Fans. Die Formel-1-Strecke. Ja, vielleicht bin ich vielleicht zu wenig Fan, das mag sein. Wir sind also über die Autobahn, weil im Wesentlichen über die Autobahn gefahren, dann auch zunächst erstmal italienische Mittelmeerküste. Und dann wollte ich eigentlich auch diese Autobahn mal gerne verlassen, weil irgendwie Autobahn. Man ist relativ weit weg vom Mittelmeer an der Autobahn und es gibt unglaublich viele Tunnel. Also du verbringst quasi die halbe Zeit in irgendwelchen Tunneln und siehst natürlich dann gar nichts. Also habe ich gesagt, so, okay, da und da fahren wir mal von der Autobahn ab und dann fahren wir mal so ein bisschen Küstenstraße, dass wir so mal an der Küste entlang fahren durch diese ganzen kleinen Sanremo und was da alles kommt. Also da gibt es ja zig Orte, die auch richtig bekannt sind und wo man vielleicht mal gerne durch möchte. Mhm. Und an der Stelle muss ich einmal meckern. Ich habe mir nämlich extra vor dem Urlaub Sajic Womo GPS gekauft, so eine App, die aus dem LKW-Navigationsbereich kommt und die mich auch bis dahin super geführt hat und ich war großer Fan der App und dann habe ich umgestellt auf mautfrei fahren und dann hat die App gesagt, die Strecke, die du fahren willst, die kann man nicht mautfrei fahren und hat mich dann also wir sind eben auch in die Küstenstraße runtergefahren, sind so ein bisschen Küstenstraße gefahren und dann ging es schwupps wieder auf die Autobahnauffahrt drauf. Oh. Und dann war ich wieder auf der Autobahn. So ein bisschen nicht so unbedingt das, was man wollte. Und natürlich kann man die Strecke auch mautfrei fahren. Natürlich kann man die auch mit über 3,5 Tonnen fahren, weil natürlich diese Küstenstraße auch zum Beliefern aller Restaurants und so weiter benutzt wird. Und ich meine, klar, Getränke-LKW ist jetzt auch nicht unter 3,5 Tonnen. Also das war blöd, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hat Sajic auch an anderen Stellen so gemacht. Und ich bin dann im Wesentlichen durch Frankreich mit Google Maps gefahren. Okay. Also hast du umgestellt dann, ab dem Zeitpunkt, oder? Ja. Also ich wusste halt nicht, ich habe einfach auf Sajic vertraut. Ich wusste jetzt nicht, ob da irgendeine Höhenbegrenzung irgendwo kommt oder irgendwas. Du weißt es ja einfach nicht. Und das Letzte, was ich wollte, war natürlich vor irgendeiner Brücke stehen bleiben, Warnblinker anmachen und dann an der Küstenstraße die 700 Autos hinter mir dazu bewegen, doch mal 100 Meter zurückzufahren, damit ich drehen kann. Oder hinter der Brücke zu stehen, ohne Alkoven. Ja, mit Cabrio-Wohnmobil, genau. Genau, wir hatten während wir da in Agliano waren, hatten wir den Stellplatz ausgeguckt, wie wir das mit Monaco und Nizza machen wollten. Das liegt ja alles sehr, sehr dicht beieinander. Und hatten uns entschieden für einen Campingplatz. La Vieille Ferme heißt der, der zwischen Nizza und Antibes liegt. Und auch mit einem Pool und so. Auch mit Mücken. Und den hatte ich dann gebucht, ich glaube auch für 3 Übernachtungen, meine ich, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Und da sind wir dann hingefahren, letztlich dann eben doch wieder viel über Autobahn. Und war auch ein netter Platz. Also da liegt direkt neben so einem großen Park, also wirklich so 2x2 Kilometer Park, also jetzt nicht irgendwie was Kleines. Und bin ich also erfolgreich mehrere Kilometer laufen drin gewesen. Und du kannst dort in, ja, Viertelstunde zu Fuß die nächste Bahnstation erreichen und mit der Bahn für letztlich für ein Appel und ein Ei kannst du dann nach Nizza oder Monaco fahren, auch ohne umsteigen. Also das fand ich schon ganz gut, also eine gute Alternative zu, ich fahre mit dem Wohnmobil nach Monaco und ich fahre mit dem Wohnmobil nach Nizza. Fand ich das schon, weil da gibt es auch keine richtigen Stellplätze. Man muss wissen, da gibt es nicht sehr viele Campingplätze. Also zwischen Nizza und der italienischen Grenze gibt es nicht sehr viele Campingplätze. Also und auch Stellplätze ist da extreme Mangelware. Dann hinter im Hinterland gibt es das sehr viel. Nizza ist sehr bergig. Also Nizza, die Stadt hat 500 Höhenmeter Unterschied im Stadtgebiet. Also 500 Höhenmeter ist schon eine Menge. Und das unterschätzt man einfach. Also das hatte ich auch überhaupt nicht so auf meinem inneren Zettel. Deshalb, wie gesagt, wenn man da Autobahn fährt, da sieht man nur Tunnel, Tunnel, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Und wir sind an einem Sonntag angereist. Das war jetzt vielleicht nicht schlecht, muss ich mal so im Nachhinein sagen, weil man dann um Nizza natürlich recht staufrei rumkommt. Allerdings durften wir dann auch direkt Bekanntschaft mit den französischen Autobahntarifen machen. Waren das die 180 Euro für den Tunnel? Du warst doch gut vorbereitet. Ich war gut vorbereitet. Ich wusste, dass es teuer ist. Es war ja kein Tunnel. Ja, oder es waren keine Tunnel, die speziell mautpflichtig waren. Aber wir sind ja über 3 Meter. Das hatte ich ja schon in der Vorbereitungsfolge gesagt. Und damit ist man Kategorie 3 und so weiter. Da klingelt die Kasse. Also ist echt schon beeindruckend, was die da so für aufrufen. Genau. Und von da aus, von diesem Campingplatz, da sind wir dann eben mit dem Zug nach Nizza gefahren und mit dem Zug nach Monaco gefahren. Das hat sich auch, also das fand ich auch sehr gut so. Also das ist natürlich sehr stressfrei, weil du natürlich direkt am Hauptbahnhof ankommst, bist dann natürlich auch schon ziemlich zentral in der Stadt und kannst dich dann einfach zu Fuß da fortbewegen. In Monaco übrigens selbe Thema wie in der Schweiz. Monaco gehört nicht zur EU, hat wohl den Euro, aber gehört nicht zur EU. Kein EU-Roaming. 1,49 € pro Minute, 10 Cent pro Megabyte. Auch da ist Offline-Navigation ein gutes Thema. da war ich gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Ja. Der Strand, wir waren auch von dem Campingplatz zum Strand. Der Strand dort ist so ein größere Kiesel, also so 5 bis 10 Zentimeter Durchmesser Kiesel, muss man sich vorstellen. Und bist du jetzt in Monaco oder bist du jetzt da, wo ihr übernachtet habt? In Nizza oder da, wo wir übernachtet haben. Okay. Genau. Ja. Naja, gut. Und da ist eine Bahnstrecke zwischen, also man kann nicht überall an den Strand, sondern es sei denn, man ist lebensmüde, sondern man muss dann schon eine Unterführung suchen oder so. Also auch wenn es quasi Luftlinie nur 300 Meter vom Strand entfernt ist, muss man schon ein Stück gehen, um dann irgendwo wieder unten drunter her, unter der Bahnlinie herzukommen, um dann an den Strand zu kommen. Die Gegend hat uns da nicht so gut gefallen, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich hatte französische Mittelmeerküste um Nizza rum, hatte ich mir sehr luxuriös vorgestellt. Stattdessen hatte das mehr so die Anmutung von Gewerbegebiet und es gab auch sehr viele Schrottgrundstücke, die einfach eingezäunt waren oder nicht mehr eingezäunt waren oder so. Mhm. Also es hatte jetzt, ja, also die Atmosphäre war, sobald man den Campingplatz verlassen hat, war nicht so luxuriös, sag mal. Okay. Hat mich auch jetzt nicht zum Wiederkommen eingeladen. Aber Nizza hat uns sehr gut gefallen. Nizza ist auch wirklich eine richtig schöne Stadt. mit einer schönen Innenstadt und hat uns auch wirklich sehr gut gefallen. Wir waren da auch am Strand, waren da auch im Wasser. Das Wasser war natürlich wunderbar warm, klar. Und ja, Monaco, ihr als Formel-1-Fans habt ja schon mehr gesehen als ich. immer nur aus der Onboard-Perspektive. Immer nur aus der Onboard-Perspektive. Kann man mögen oder kann man nicht mögen. Also ist mir jetzt nicht ans Herz gewachsen. Aber ich sag mal, wenn man einmal in der Ich wollte gerade sagen, ich fände es cool, einfach mal da gewesen zu sein, ja, dass man einfach mal sich selber auch ein Bild davon machen kann. Genau. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss ja dann irgendwann zum Schluss kommen, ist schön oder es reicht, wenn ich das einmal gesehen habe. Ja. Das wäre jetzt mein Fazit. Letzteres scheint. Ja. Also ich kann mich an Monaco erinnern, da war ich mal vor 20 Jahren oder so oder 25. Da waren wir auch da unten in Nizza irgendwo, haben da einen Wohnwagen gemietet und sind wir nach Monaco gefahren mit dem Auto. Und ich weiß, es war schon cool, über diese Strecke zu fahren, im normalen Straßenverkehr da mitzuschwimmen, wenn du die Curbs auf der rechten Seite, linken Seite siehst und dann am Palast vorbei und durch den Tunnel durch und so. Das heißt, also, ich sag mal, ist schon mal cool, aber ansonsten, ja, ist schon eigentümlich da, ne, mit den Riesenhafen und den Yachten. Ja, naja. Genau, also wir haben dann auch einen Lamborghini am Hafen gesehen. Das hat dann auch das Foto ergeben für meine Jungs, wo wir dann gesagt haben, wir haben unseren Jungs mal ein Auto gekauft. Also wie gesagt, Monaco kann man mögen oder kann man nicht mögen, ist auch Geschmackssache natürlich alles. Aber es war gut, es mal gesehen zu haben, genau. Cool. Genau, wir sind immer noch auf der Hinreise und ich will es auch nicht zu lang ziehen, denn die nächste Station war in der Provence und da haben wir unser France Passion ausgepackt. Und das, der Thomas hat den Jan gefragt, was sein Highlight der Reise war von Nordfrankreich, ob er sich festlegen will. Und ich würde mich darauf festlegen wollen, dass an der Stelle, genau, ich kenne ja den ganzen Urlaub schon, dass das mein persönliches mein persönliches Highlight war. Genau, wir sind. Also das französische Landvergnügen quasi. Das französische Landvergnügen an der Stelle war mein persönliches Highlight, ja. Erzähl mal ein bisschen was. Wie war es erstmal, diesen Platz zu finden, zu buchen? Wie war das? Ja, das war alles sehr, sehr unkompliziert, dort buchst du gar nichts, du rufst auch nicht an, sondern du fährst hin und fragst dann, ob er einen Platz hat. Und da kein anderer da war, hatte er noch einen Platz für uns. Wie viele Plätze hätte er denn gehabt? Ich glaube 5. Das war so ein Weingut. Ne? Also da gibt's ja sehr, sehr viel Weinanbau in der Gegend und auch mit so Lavendelfelder rechts und links und so. Also wir haben da richtig schöne Fotos auch noch gemacht, weil er eines der wenigen nicht abgeernten Lavendelfelder. Und wir hatten, also ich fange noch mal ein ganz kleines Stückchen zurück. Das war in der Nähe von Rion und man konnte da nicht über irgendwelche großen Straßen hin. Wir sind ein bisschen Autobahn gefahren auch wieder an der Stelle, haben da auch einige Kilometer gemacht und wieder teures Geld bezahlt. Wir haben auch einige Sachen nicht angeguckt, was mir auch ein bisschen leid tut. Die Schlucht von Verdun zum Beispiel. Aber gut, man kann nicht alles machen. Auf jeden Fall, wir sind dann von der Autobahn abgefahren und sind dann da über Land gefahren und es wurde halt immer hübscher, je weiter du von der Autobahn wegkamst und dann irgendwann gab es eine Ausschilderung in 18 Kilometern Durchfahrtsbreite 2 Meter. da würden wir alle dicke Backen machen. Und ich war ja jetzt umgestiegen von Sidejig auf Google Maps, ne? Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ach, ist Quatsch, das kann ja nicht stimmen. Ja. Und bin halt weitergefahren. Dann kam nochmal ein Schild irgendwie in 8 Kilometern und in 6 Kilometern und so. Und dann hörten diese Schilder auf mit der Durchfahrtsbreite. Ich habe halt einfach darauf gesetzt, dass es so eine Durchfahrtsbreite nicht gibt, weil da kommst du ja mit keinem Trecker durch, mit keinem Transporter, mit keinem Krankenwagen, mit keinem Müllwagen, mit keinem, also noch nicht mal mit einer S-Klasse oder einem 7er BMW. Also entweder gibt es eine Möglichkeit, drumherum zu fahren, oder, also das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, es war auch so, es gab auch kein Durchfahrtsproblem. Und als wir dann da waren, gab es auch keine Durchfahrtsverbotenschilder mehr. Ich weiß nicht, was das sollte. Auf jeden Fall war halt eine sehr enge Straßenführung, mehr oder weniger, ich würde jetzt mal sagen, einspurig. Und es ging halt durch so eine Hügellandschaft mit so Kalkfelsen und so weiter, ging es dann durch. Schön, ja. Und dann ging es eben durch die Weinberge durch und wir kamen dann da auf dem Hof an und haben dann da geguckt und haben uns dann bei dem Winzer zwei Flaschen Wein gekauft und da hat dann gefragt, ob wir den Rosé denn gerne für den Abend hätten und hat uns dann einen aus dem Kühlschrank gegeben und wir hatten dann eine Wiese, ich weiß nicht, 5000 Quadratmeter Wiese, wo wir uns dann was aussuchen konnten, wo wir uns hinstellen und standen dann auf einer riesengroßen Wiese und da wuchs so ein bisschen Pfefferminz. Und wenn du so gelaufen bist, hast du dann immer mal wieder auf so einen Pfefferminz getreten und hattest dann so einen Pfefferminzgeruch. Er war auch echt irgendwie toll. Und die Heuschrecken hüpften da durch die Gegend. Du gucktest so Richtung Weinberge, so leicht welliges Gebiet, also so ein bisschen hügelig. Und ja, das war so unsere Wiese und da haben wir dann unser Wohnmobil aufgebaut, die Markise ausgefahren. Am Ende der Markise habe ich dann abends eine Leinwand aufgehangen, den Beamer rausgeholt und dann haben wir da wunderbarstes Netflix-Kino gemacht, während links von uns der Blutmond aufging und über uns die Sterne leuchteten und so. War schon geil. Also das war schon richtig, richtig cool. Und ich sag mal, bei der Parzelle hat es jetzt kein Problem da mit dem Einparken, ne, wegen Platzmangel. Normalerweise kriege ich das ja nicht hin, du weißt das. Genau. Aber da habe ich es noch hingekriegt, genau. Ja. Okay. Und dieser Lärm von den anderen Campern, ne? Ja. Da ist, also das war wirklich totenstill da. Also hast du haben denn da andere auch gegrillt? Nee. Hast du was von Grillen mitgekriegt? Ja, ich weiß nicht. Ich kann ja mal reinhören, ob wir was von Grillen mitgekriegt haben. Du meinst das hier, ne? Ja. Also schon echt erstaunlich, wie laut die sein können. Ja. Genau. Also es hat uns das sehr, sehr gut da gefallen. Grenzt ja an Lärmbelästigung. Grenzt an Lärmbelästigung. Ich wollte auch schon eine schlechte Bewertung abgeben. Aber genau. Nee, es hat uns wirklich sehr, sehr gut da gefallen. Kann ich empfehlen. Interessenhalber, ist wirklich ein puristischer Platz ohne jegliche oder hätte der wenigstens ein Klo gehabt. Sag jetzt mal, wir brauchen es nicht, ich weiß, aber nur mal so als Frage irgendwie. Hat er irgendwas noch gehabt oder ist es wirklich der reine? Müsste ich jetzt nachgucken, ob der irgendwas angeboten hat. Ich glaube, du konntest Wasser tanken oder sowas. Okay. Da gibt es entsprechend Symbole in dem France Passion, was die so zusätzlich anbieten. Ich glaube, bei Landvergnügen auch so. Okay. Ob die noch irgendwie ein Klo anbieten Zusatzservice oder haben. Sonst irgendwas anbieten. Okay. Das steht dann da als Symbol drin. Mhm. Ne? Genau. Okay. Ja. Was kostet das Buch oder die Mitgliedschaft da? Genau, das ist ja ähnlich wie bei Landvergnügen ist das ja so ein Jahresbuch. Also ich glaube von Ende März bis Anfang April so grob ist es. Mhm. Also das ist jetzt kein Kalenderjahr. Und das Buch kostet 30 Euro, hat aber 2100 Einträge. Also viel wirklich. Aber das ist ja das, was ich eben auch sagte. Ne? Wenn du nichts findest, dann hast du dich nicht angestrengt. Genau. Das ist ja das, was ich sagte in der letzten Episode. Die Franzosen kennen das mit dem Wohnmobil. Die haben in jedem Dorf haben die mindestens mal einen Stellplatz oder eine Entsorgung. Und ich sag mal, wenn da so viele mitmachen, dann zeigt das ja eigentlich, dass das auch ein gefragtes Thema ist. Ne? Ja, genau. Also wir haben auch durchaus, also jetzt da nicht natürlich, aber auch ansonsten sehr viel Franzosen getroffen. Also es war, wirklich Franzosen gut unterwegs mit Wohnmobilen, also nicht nur Deutsche oder Niederländer. Ja. Und dann hatte ich natürlich diesen Stellplatz, den hatten wir ausgesucht, weil es von da aus, in überschaubarer Entfernung war zu unserem eigentlichen Campingplatz. Und unseren Campingplatz, den konnten wir am 15. Juli beziehen. Das hatte ich ja beim Buchen nicht so richtig beachtet. Das ist ein Freitag gewesen. Aber der 14. Juli, da hatte der Jan mich ja netterweise darauf hingewiesen, der 14. Juli ist ja der französische Nationalfeiertag. Und da hatte der Jan ja schon auch gesagt, wenn ihr da hinfahrt, dann bitte überlegt doch, ob ihr da nicht in einem Ort feiern könnt, wo auch was los ist. Und das hatte ich mir auch sehr zu Herzen genommen und hatte sogar einen Stellplatz für den 14. Juli extra gebucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich hatte das, glaube ich, in einer letzten Episode auch gesagt. Ich habe einen Stellplatz gebucht. Ich hatte da überlegt, Homecamper, hatte ich, glaube ich, erzählt, ne, 70 Euro für ein Stück Wiese. Und dann hatte ich ja so einen Stellplatz in Béziers, der, glaube ich, 13,12 Euro kostete oder so. Die haben aber so ganz krumme Preise. Hatte ich gebucht. Und dann sind wir nach Béziers gefahren und auf den Stellplatz drauf. Ich glaube, ich hatte es auch in der Facebook Story irgendwie, wenn die Stellplätze in Deutschland voll sind, und habe dann so einen Schwenk gemacht über den leeren Béziers-Stellplatz. Da waren wirklich drei Wohnmobile oder so auf 30 Stellplätzen. Und was ich nicht wusste, ist, auch wenn im Internet stand, dass da von 18 bis 2 Uhr nachts irgendwie angeblich am 14. Juli was los war, dass die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag, ähnlich wie Jan es schon in der letzten Episode erzählt hat, in Le Tréport auf den 14. Juli waren. Das heißt, während wir also Sternenkino und Blutmond war da die Party. Da die Party. Und als wir da waren, war nichts mehr. Ja. Also da muss ich sagen, ein Hoch auf unsere Navigatorin, die solche Sachen immer weiß und also dann spontan rausfindet und hat. Ja. Von daher, wir haben dann nämlich auch, wir hatten ja dieselben Ideen. Wo stehen wir denn, wenn wir dann am 14. sind? Und irgendwie kam aber dann raus, dass die Feuerwerke alle am 13. sind. Und wir so, okay, dann machen wir die was am 13. und dann fanden wir aber auch noch welche am 14. Also so hat sich das dann halt entwickelt. Ne? Und da muss ich sagen, ein ganz großes Lob nach nebenan. Ja. Also habe ich nicht so gut geplant an der Stelle. Aber Béziers, sagt euch das irgendwas? Habt ihr da den Ort schon mal gehört? Ja, ich weiß gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Gehört. Also, ehrlich gesagt, sagte mir der Name vorher nix, bevor wir da quasi jetzt hingefahren sind. Aber der Ort hat durchaus ein paar Sachen, die man sich mal angucken kann, wenn man da Richtung französisches Mittelmeer fährt. Es ist nämlich so, dass der Kanal du Midi da durchläuft. Und wir sind dann halt zu Fuß nach Béziers von dem Stellplatz und haben uns das halt auch dann eben entsprechend angeguckt. Und da gibt es den Fluss L'Orbe, der da durchfließt. Und der ist wirklich richtig groß auch und der dann auch übrigens in Serginon dann ins Mittelmeer fließt. Das hat uns schon wirklich auch gut gefallen. Da gibt es so eine schöne Römerbrücke mit so einem, ich glaube, das ist ein Kloster oder sowas oder eine Kathedrale, die da oben am Berg ist. Also sehr pittoresk eigentlich. Du hast den Fluss, die Brücke und dann oben am Berg hast du dann, ärgerlicherweise gab es genau einen Baukran da in dem Ding, das Foto stört. Photoshop. Ja, bin ich nicht gut genug für. Schick rüber. Ja. Also hat uns gut gefallen. Und von da aus ist es auch nur noch ein Katzensprung zu unserem eigentlichen Stellplatz, den wir gebucht hatten, eine Woche, Serginon Plage. Und das Allerbeste war, wir kommen da an und er fragt dann, vous avez une Reservation? Ouais. Village ou Naturiste? Und Oh, habe ich jetzt wirklich das Richtige gebucht? aber ich hatte das Richtige gebucht, genau. Also es gibt direkt daneben. Also du hast einen Naturist gebucht. Genau. Es gibt daneben direkt einen FKK-Platzteil oder was. Und hatte ich nicht gebucht, sondern den richtigen Village. Und ja. Soll ich euch ein bisschen mitnehmen auf den Platz? Unbedingt, zumal ich ja erzählt hatte, dass ich habe gerade noch mal recherchiert. Ich habe tatsächlich Als du im Urlaub dort warst, hier auf meinem Fotoserver alte Bilder rausgesucht. Mhm. 2009 waren wir auf genau besagtem Campingplatz. Und der Axel hat schon gesagt, wir hatten ja damals ein feststehendes, wie sagt man, Wohnmobilheim. Der Axel hat sogar echt gesucht, aber es gab es nicht mehr. Ne? Es hat sich mit Sicherheit viel verändert. Wir reden jetzt von 13 Jahren, die da mittlerweile ins Land gegangen sind. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was. Wie hat der Platz sich vielleicht auch zu damals entwickelt? Ist glaube ich, ein großer Platz. Ne? Genau, also das Erste, was man wissen muss, ist, es ist ein sehr, sehr großer Platz. Der gehört zu dieser, hab gedacht, es wäre eine Kette, aber es ist wohl ein Verbund von selbstständigen Campingplätzen, Yellow, so, das war damals mit schon. Mit Y-E-L-L-O-H, Ausrufezeichen. Genau. Die haben dort, ich glaube, 580 von diesen Chalets, von diesen Hütten, sagen wir mal, oder diese feststehenden Wohnmobilen, Wohnwagen, und 280 Stellplätze, Campingplätze. Wow. Also ist schon ziemlich groß, ist aber auch von der Fläche her irre groß. Das heißt, wir hatten Fahrräder dabei. Und ohne Fahrräder wäre das auch nicht sehr witzig gewesen. Also weil man von unserem Stellplatz, und der war jetzt nicht besonders JWD, bis zur, da wo beispielsweise irgendwelche Shows stattfinden oder so, da wäre man zu Fuß wahrscheinlich 20 Minuten zu Fuß unterwegs gewesen. Für eigene Stadt. Ja, also ist schon ziemlich groß. Ich würde jetzt mal sagen, so 2x2 Kilometer oder sowas bestimmt irgendwie, ne? Und ich bin auch ein bisschen laufen gegangen. Also da konnte man ohne Probleme 5 Kilometer drin rumlaufen, ohne dass man irgendwelche Strecken doppelt laufen musste oder jede kleine Abzweigung nehmen musste. Kein Problem. Also schon ziemlich groß. Es gibt eben dort einen großen Poolbereich. Die haben dort richtige große Wasserrutschen, wie man sie aus Spaßbädern kennt, 4 Stück. Es gibt 2 Restaurants. Es gibt verschiedene Bars und Pub und sowas, da weiß ich jetzt die Anzahl nicht genau, und noch ein Imbiss und dies und das. Also es gibt sehr, sehr viel. Es gibt natürlich einen Supermarkt, es gibt einen eigenen Metzger, es gibt einen eigenen Fischverkauf da, es gibt einen Zeitungsverkauf, es gibt eine Boutique und also es gibt jede Menge. Am Strand haben die natürlich einen Zapferleih und auch noch am Strand nochmal ein Bistro und. Liegt auch direkt quasi am Strand, also man kann vom Campingplatz aus direkt über die Düne rüber und ist dann am Strand. Da war dann auch Sandstrand. Genau, es war sehr sauber, also ich fand es dort sehr sauber. Es ist natürlich nicht besonders preisgünstig, das kann man sich irgendwie auch vorstellen. Also Hauptsaison und so viel Angebot, da muss natürlich auch preislich irgendwas sein. Wir haben ungefähr 100 Euro die Nacht bezahlt, also es ist schon teuer. Aber man kann es eben auch nicht mit einem normalen Campingplatz vergleichen. Also hey, du hast da Animation, also ich meine, das ist ja eine, wenn er, genau, es ist mehr so, sag mal, wie in so ein Clubhotel fährst, genau. Egal ob die jetzt Aldiana oder Robinson oder wie auch immer heißen, das muss ja alles bezahlt werden. Genau so ist es. Und die hatten, das war mein persönliches Highlight, die hatten, und das wusste ich beim Buchen gar nicht, die haben so einen Ü16-Bereich. Das heißt, wenn, sagen wir mal, 2000 Leute Urlaub machen, möchtest du vielleicht auch gar nicht unbedingt in dem normalen Pool als Erwachsener so wahnsinnig gerne sein, weil natürlich, auch wenn der groß ist, so groß kann der ja gar nicht sein. Da sind dann doch viele Leute, die da rumschreien und es ist auch relativ laut. Und ich mache mal im Hintergrund ein bisschen an, damit man sich es ein bisschen vorstellen kann. Also klar, da sind viele Leute, die da rumlaufen und Kinder, die ausgelassen toben wollen und also gibt es einen Erwachsenenbereich, um das Ganze so ein bisschen zu entspannen für die Erwachsenen? Genau das haben die gemacht. Die haben da einen Erwachsenenbereich gemacht cool. Und den haben die nicht einfach irgendwie abgezäunt und Ü16 dran geschrieben, sondern es, du gehst durch so ein relativ unscheinbares Tor durch in so, bei so einem Gebäude und kommst in so eine Art Innenhof und das ist komplett in so einem griechischen Stil gehalten. Also so griechische Säulen, das Schwimmbad ist in so Sandstein eingesetzt, aus der Wand kommt dann so ein Wasserstrahl raus aus so einer Figur und so weiter. Also nicht kitschig, das ist so ein bisschen überrankt, du hast so ein bisschen Schattenbereiche da und so. Also, und eine irre Ruhe. Ansonsten ist natürlich ziemlich wuselig schon da. Und das, dann gab es drei Becken. Eins, wo du richtig schwimmen konntest, also jetzt nicht sportlich in dem Sinne, aber wo man in Ruhe mal eine Bahn schwimmen konnte. Und eins, wo so Massagedüsen waren und diese Blubbermassage-Dinger, wo du dich draufsetzen, drauflegen konntest und so ein bisschen höheres Wassertretbecken sozusagen. Mhm. Und natürlich jede Menge Liegen. Und ja, das war also schon, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Da waren wir dann auch meistens nachmittags zur Abkühlung. Denn unabhängig vom Platz, das hat natürlich mit dem Platz nichts zu tun, die Temperaturen haben mich schon echt gefordert. Also wo lag ihr denn da? Das wäre nämlich jetzt auch gleich was von mir gewesen, um mal zu erwähnen. Ja, ja. Wie sieht's da unten aus? Weil wir hatten eigentlich ganz gute Temperaturen in Nordfrankreich, bis auf die letzten Tage, wo dann diese große Hitzewelle im Juli reinzog, wo wir dann natürlich auch 34 Grad hatten. Ja, 34 Grad hatten wir etwa ab 9:30 Uhr. Okay. Und also es war ein bisschen unterschiedlich. An dem Tag, wo wir angekommen sind, hatten wir 40 Grad, auch im Wohnmobil. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, dass der Kühlschrank vielleicht nicht die Temperatur hatte, die er haben sollte. Und ich habe als eine der ersten Sachen, als ich das Wohnmobil gekauft habe, habe so einen Lüfter für diese Kühlschrank, diesen Abzug oben, genau, sehr gut, danke, eingebaut. Und den habe ich auch eifrig genutzt. Aber ich sag mal, die funktionieren ja mit Strom, also unsere Absorberkühlschränke funktionieren mit Strom schlechter als mit Gas. Ich glaube, das ist auch allgemein bekannt. Und ich hatte ihn natürlich, hatte natürlich Strom eingesteckt und hatte ihn natürlich normalerweise auf Strom laufen lassen. Wir waren dann nochmal einkaufen, hatten den Kühlschrank nochmal voll gemacht, bevor wir auf den Platz gefahren sind. Und 16,5 Grad. Ich dachte, das ist vielleicht doch nicht ideal und habe dann mal auf Gas umgestellt. Dann hat das auch ganz gut funktioniert eigentlich. Hab den dann quasi tagsüber auf Gas laufen lassen und das war auch die. Was hast du denn dann für Temperaturen? Dann waren es, glaube ich, so 9 Grad, sowas im Kühlschrank. Das ist ja schon. Schon gut. Also, wir hatten, da kommt unserer nicht mit, trotz Lüfter und auf Gas laufen. Ich habe den ganzen Urlaub habe ich nur Gas laufen lassen, also pauschal. Mhm. Haben wir auch Phasen gehabt, da hatten wir dann 22 Grad, trotz Gas und Lüfter. Dann stand allerdings auch die Sonnenseite oder dann stand die Sonne auf der Seite, wo der Kühlschrank war. Ja. Knallte quasi von hinten flächig drauf. Und das Tiefkühlfach war dann ein Kühlschrank mit 10, 12, 13 Grad. Ja. Also das Eis war schon deutlich weniger fest als, aber wie gesagt, hinterher ging es dann ganz gut. Ich habe dann auch darauf gedrängt, dass wir vielleicht den Kühlschrank nicht komplett voll machen und vielleicht eher ein bisschen auf etwas nötigere Dinge beschränken. Mhm. Das ist jetzt wirklich nicht, weil ich jetzt hier in die Wunde hauen will, aber ich frage mich schon, wie jetzt ein Kompressorkühlschrank da mit den Temperaturen zurechtgekommen wäre. Das wäre echt mal interessant. Und dann wäre nämlich die anschließende Frage, warum muss man eigentlich noch diese Absorberkühlschränke haben? Das wäre ja dann die anschließende Frage. Weil du 177 Liter Kühlschrank mit Strom wahrscheinlich nicht, also müsstest du schon eine sehr große Lithium-Batterie dabei haben, würde ich mal sagen. Also ist unser ist ja deutlich größer, ne? Als eurer, ist ja auch klar. Ja. Für zwei Leute braucht man natürlich keinen riesen Kühlschrank. Ja, also ich glaube, der. Warum die das machen, das könnte eine Erklärung sein, aber das können wir wahrscheinlich hier gar nicht klären. Könnte auch ein Preisding sein und klar, du brauchst Strom, während wir halt auf Gas und auf Strom laufen können. Gut. Und Wir haben es in Kroatien gehabt und wir haben es jetzt diesen Urlaub gehabt, dass wir diese wahnsinnig hohen Temperaturen haben. Was schon mal hilft, ist das Gitter rausnehmen, was dann bei mir wieder blöd ist, weil ich habe den Lüfter am Gitter festgemacht. Stehen nicht lose drin. Also die sind nicht, also lose drin, falsch. Die sind nicht innen montiert, sondern ich habe es am Gitter festgemacht. Okay. Von daher, wenn ich jetzt das Gitter rausnehme, dann ist auch der Lüfter weg. Ist natürlich schlecht, ja. Genau. Also ich habe da habe ich auch noch keine Lösung für. Wie gesagt, mit dem Lüfter und auf Gas funktioniert es, wobei bei uns der Kühlschrank auch auf der Markisenseite ist. Also dann war natürlich auch die Markise draußen, ist ja klar. Die habe ich natürlich draußen gehabt. Und ich hatte letztes Jahr schon für die Markise so einen Sunblocker gekauft. Das ist so ein Zusatznetz, was man vorne in der Kederleiste von der Markise einschieben kann für die Frontseite. Und das bringt dir natürlich immer nur dann was, wenn die Sonne sich nicht bewegt oder du das Wohnmobil regelmäßig umparkst, weil irgendwann wandert die Sonne natürlich weg und dann scheint sie dir irgendwo durch die Seite. Und deshalb hatte ich wirklich noch kurz vorm Urlaub auch von Thule so einen Sunblocker auch für die Seite gekauft und hatte auch zusätzlich noch ein Tuch mit so einem, ja, das hat nichts mit Camping zu tun, einfach so ein großes Sonnensegeltuch. Und das habe ich auch alles eingesetzt auf dem Campingplatz. Also ansonsten war das da für mich nicht aushaltbar, weil die Bäume oder die Beschattung dort nicht hoch genug war. Also das hat so ein bisschen Schatten gegeben. Du konntest dich mit dem Stuhl in Schatten setzen. Aber klar, so ein Wohnmobil ist ja 2-3 Meter hoch. So hoch waren die Bäume nicht. Die haben das dann seitlich so ein bisschen beschattet oder so. Aber ja, man musste schon auch ein bisschen abends aufbleiben, bis das Wohnmobil wieder ein bisschen runtergekühlt war. Also, Ja. Aber ja, da habe ich schon ein bisschen Leute beneidet, die eine Klimaanlage oben auf dem Wohnmobil hatten. Genau, das ist ja das große Thema aktuell, ne? So ja. Klimaanlagen oder ein ganz großes Thema ist ja dieser Max-Fan, der da momentan so gehypt wird. Ja. Und kleiner Hint, ich habe während ihr da unten geschwitzt habt, hier war es übrigens auch, gab es auch gerade so eine Hitzeperiode von über 35 bis an die, also hier in Gelsenkirchen haben wir bis 38 Grad erreicht. Mhm. Und ich habe genau in dieser Phase mir so ein Do-it-yourself-Dachraumlüfter gebaut oder besser gesagt sogar zwei aus PC-Lüftern. Mhm. Das habe ich irgendwo auch in so einer Facebook-Gruppe entdeckt. Also ich habe es quasi auch nur nachgebaut und habe das Ding dann Probe laufen lassen und habe mir auch gedacht so, ja, es gibt halt diese heißen Tage und was macht man da? Ne? Es gibt dann diese drei Möglichkeiten. Klimaanlage ist natürlich die wuchtigste Lösung von allen. Ja. Geht aber auch nur, wenn du am Landstrom bist. Also wenn du jetzt unterwegs bist, hilft es auch nicht. Also von daher. Oder einen ordentlichen Dachlüfter oder irgendwie sowas Kleines. Also wenigstens zu schauen, dass man irgendwie die Luft so ein bisschen umgewälzt kriegt. Ne? Das ist so, glaube ich, das Minimale, was man da machen möchte. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich muss dazu sagen, ich habe die Klimaanlage noch nicht vermisst. Ja, es ist warm, ja, es ist nachts schon mal oder man geht dann halt später ins Bett. Bisschen durchlüften, ich habe es noch nicht vermisst. Also tatsächlich gar nicht. Also ich brauch's, ich denke auch überhaupt in keinster Weise drüber nach. Nee, so ein Lüfter, ja, vielleicht. Nee, also eigentlich nicht. Ja. Axel, du? Willst du da noch was machen? Ja, also ich glaube, wenn ich nochmal mit dem Wohnmobil nach Südeuropa fahren würde im Hochsommer, würde ich hatte da auch vor der Fahrt drüber nachgedacht, das dann aber irgendwie verworfen, weil ich auch nicht so richtig so eine einfache Lösung gefunden habe. Ich meine, der Thomas hat ja nicht selber gebaut, weil es an jeder Ecke eine gute Lösung zu kaufen gibt, sondern es ist halt nicht so ganz einfach, ne? Und der Max-Fan, den muss man schon recht aufwendig einbauen oder einbauen lassen und der ist auch jetzt kein Schnappi. Vom Preis her, der kostet ja schon 400 € so ungefähr, glaube ich, oder 300, ne? Also ich hatte das auch auf dem Zettel, das Thema, habe das dann aber nicht weiterverfolgt. Ich glaube, vor einer weiteren Reise würde ich auch nochmal, würde ich mir da nochmal mehr Mühe geben. Also das auf jeden Fall. Wir haben ganz viel damit gemacht, dass wir, wenn es dann ein bisschen kühler wurde draußen, dann auch einfach gesagt haben, alle Luken auf, also ja, um die aber es wurde nicht vorne. Kühler, Jan. Also ich habe da die Temperaturen nachgeguckt. Es wurde nachts um 2-3 Uhr, wurde es dann mal unter 30 Grad. Also da musstest du schon ziemlich lange aufbleiben. Also es ist schon krass gewesen. Manchmal tut es einfach so ein kleiner Luftzug. Ne? Genau. Du brauchst nur ein bisschen Luftbewegung und schon, ich habe auch so einen USB-Lüfter mal gekauft für ein paar Euro. Also nicht so ein ganz kleiner, ist egal. Ich habe also einen Lüfter, den du in USB-Buchse stecken kannst. Das ist natürlich schon ein Punkt, ne? Wenn du den dann anhast, dann bewegt sich schon was. Und mein Kumpel, der auch mittlerweile Camper ist und der hat auch eine Lösung gefunden, der sagt auch, es geht um diesen Luftzug, der über die Haut so streift, einfach so an dir vorbeistreift, das hilft manchmal schon. Wir hatten das in der Schweiz beim Hegu, hatten wir auch genau an diesem einen Abend einen extrem tropischen Abend und wir hatten auch alle Luken auf und da hatte ich diesen Lüfter noch nicht. Und es stand halt einfach, es zog nirgendwo was durch. Es war einfach zum Verzweifeln so in dem Moment. Ne? Du hast alles offen, aber du merkst davon nichts. Ja. Genau, das hatten wir immer so, es war ja sehr nah an der Küste und da hast du normalerweise ja immer eine Windbewegung. Also es sei denn, du bist genau an diesem Punkt, wo sich so Wassertemperatur und Landtemperatur und so weiter, wo du so quasi diesen Ausgleich hast, wo dann quasi durch die Thermik kein Luftzug ging. Das war immer morgens so beim Frühstück. Genau. Naja. Aber, also wie gesagt, der Campingplatz an sich, sehr sauber. Die Putzfrauen da, die haben da echt einen super Job gemacht und sich sehr viel Mühe gegeben. Klar, bei so vielen Leuten ist natürlich auch einiges zu tun, ne? Ist klar. Die hatten schon recht viel Sanitäranlagen, aber so viel Sanitäranlagen kannst du ja gar nicht haben. Da wurde also auch gefühlt viermal am Tag irgendwie alles gereinigt und so. Also fand ich schon auch sehr, sehr, sehr, sehr sauber. Tennisplatz haben sie natürlich, Fußballplatz, Basketballplatz. Ich meine, BMX hier, Parcours, all solche Sachen. Ich habe da jetzt gar nicht alles im Einzelnen aufgeführt. Ja, von dem Campingplatz aus nach Saint-Ginon ist auch eher Fahrraddistanz. Sind so 7-8 Kilometer. Kann man auch schön an der Lorpe lang, also der Fluss, den wir schon in Béziers kennengelernt haben. Genau, und das ist auch ein schönes Städtchen. Also hat mir auch gut gefallen, Saint-Ginon. Wobei ich immer Sérignan gesagt habe. Du sagst auch richtig. Sérignan, genau. Sérignan. Wie komme ich denn auf den völlig falschen Aussprache? Wo ich total Schiss hatte, insbesondere nach den beiden Plätzen davor, ist, dass da total viel Mücken sind. Denn wenn man da so ein bisschen guckt, dann ist das so eine Gegend, wo man sieht, das ist so Feuchtgebiet-Gegend. Ja. Aber ehrlich gesagt, nee. Also ich glaube, kein einziger Mückenstich hat uns da ereilt, vielleicht einer oder so. Aber habt ihr euch auch mal verdient dann? Hatten wir uns auch mal verdient, die ganzen Mückenstiche wieder loszuwerden, genau. Ja. Super. Wart ihr im Rahmen eures Aufenthalts in Sérignan-Plage, wart ihr auch mal, aber wahrscheinlich jetzt nicht, ich habe es nicht gesehen, in Carcassonne? Nee, waren wir nicht. Das hatten wir überlegt ja, auch vielleicht einen Mietwagen oder so zu nehmen, um dann da ein bisschen flexibler zu sein. Wir haben uns einfach dagegen entschieden. Also es war einfach, alle haben so rumgehangen, sag ich mal, und es war auch einfach so heiß, dass du bei den Temperaturen tagsüber mit angucken oder so. Muss ich ehrlicherweise zugeben, also ich habe das zwar noch sehr in Erinnerung und deswegen reite ich doch immer drauf rum, weil das wirklich sehenswert ist, aber auch wir haben damals das Problem gehabt, dass es ein ziemlich heißer Tag war und es war echt eine Quälerei. Also es war, das ist dann halt die Kehrseite der Medaille, wenn du im Hochsommer dann versuchst, an irgendeinem Tag dann dir so eine Festung oder diese Stadt, das ist ja eigentlich eine Stadt, die geprägt ist von dieser Festung, da anzusehen, das ist natürlich, das ist die Kehrseite der Medaille im Hochsommer bei 35 Grad. So manches Schloss, beziehungsweise das eher das Drumherum, war bei uns auch so. Also du warst so, hast echt so, war warm. Ja. Im Schloss selber ist oft so gewesen, dass du sagst, naja, die haben dicke Mauern und so, da das ging dann einigermaßen, aber draußen war dann schon, Ist ja auch rund 80 Kilometer entfernt, klar, das hättest du wirklich nur quasi mit dem Fahrzeug oder dann halt nochmal mit dem Camper extra irgendwie erreichen können. Sonst wird es schon unangenehm, da jetzt nochmal irgendwie öffentliche oder einen Zug oder was weiß ich zu nehmen. Ja. Ja, Okay. Also der Platz, wie gesagt, hat uns gut gefallen. Es ist halt schon teuer, man kriegt was dafür, aber man muss natürlich das auch mögen irgendwie, wenn man das nicht möchte, keinen tubeligen Platz oder so, ist man da natürlich auch einfach falsch, ne? Das ist auch. Mhm. Aber den Kindern hat's gefallen da mit der Animation und den Sachen, die so da waren, oder wurden die enttäuscht? Wie war dein Eindruck? Enttäuscht ist absolut falsch, wenn man das so hart, würde ich das nicht sagen. Die Animation war größtenteils nicht so unsers, sagen wir einfach mal, so vom Geschmack her. Ich glaube, wir waren einen Abend da und ansonsten haben wir uns das nicht angeschaut. War natürlich trotzdem zu hören. Auch es gibt auch daneben dann noch Campingplätze und so. Also wenn du unseren Campingplatz nicht gehört hast, dann hast du halt einen anderen Campingplatz gehört. Also mit früh ins Bett gehen und Nachtruhe und so ist da, muss man ein bisschen lockerer sehen. Und also sie haben die ganzen Sachen etwas weniger genutzt, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich sag's mal so rum. Und insofern weiß ich auch nicht, ob ich so einen Platz nochmal buchen würde. Das wird Konsequenzen geben. Nee, nicht bös gemeint, aber ich meine. Nur noch Roadtrips. Genau, nur noch Roadtrips. Nee, aber einfach, das kostet natürlich auch schon eine Menge Geld und es ist einfach auch jetzt nicht so der Urlaub, der mir jetzt so schwerpunktmäßig vorschwebt. Ne? Also das habe ich ja, glaube ich, auch schon deutlich gesagt. Ne? Ja. Genau. Warst du dann froh, als ihr dann endlich weg konntet? Also war es so schlimm? Nee, ne? Nee, nee. Ich hoffe nicht. Nee, so schlimm war es nicht. Nee. Nee, das wäre auch ungerecht. Also wie gesagt, dieser Ü16-Bereich, der war schon echt luxuriös. Also den hättest du jetzt auch gut in einem Fünf-Sterne-Hotel oder so, hätte auch gut hingepasst. Und es war natürlich einfach wunderbar warm. Du brauchtest nichts außer ein T-Shirt und eine kurze Hose. Oder eigentlich bräuchtest du nur eine Badehose. Also T-Shirt und kurze Hose war ja eigentlich nur Etikette. Ansonsten hättest du da auch mit zwei Badehosen irgendwie 3 Wochen verbringen können. Ne? Also das war schon, war schon schön. Also richtig typischer cool. Sommerurlaub, Ja, ganz genau. Mhm. Genau, und dann haben wir die Rückreise auch angetreten und wir sind an einem Freitag auch von dem Platz wieder runtergefahren. Und wir hatten auf die Karte geguckt und ich hatte das vielleicht, obwohl vielleicht viele von euch den Eindruck haben, dass ich es relativ gut alles vorbereitet hatte, hatte ich vielleicht die ein oder andere Sache dann doch nicht so gut vorbereitet. Und so hatte ich ja schon gesagt, ich möchte eigentlich auch ganz gerne ein bisschen mautfrei fahren. Erstens wegen des Geldes und zweitens, weil man eigentlich nicht besonders viel sieht, wenn man über die französischen Autobahnen bügelt. Und das hatte ich mir für die Rückreise eben aufgehoben und hatte auch gesagt, also zurückfahren wir eben möglichst mautfrei. Also jetzt nicht extrem gequält, gezwungen, mautfrei, Hauptsache mautfrei, aber schon so, dass man möglichst mautfrei fuhr. Und da hatte ich einfach auf die Karte geguckt und hatte mir eine Strecke rausgesucht. Und das ist nicht so gut. Also ich packe auch nochmal in die Shownotes Seiten, die entsprechende, sagen wir mal, Transitstrecken, mautfreie Transitstrecken irgendwie schon ausgeknobelt haben. Denn ich hatte ja auch in der letzten Episode den Jan schon gefragt, wie viele Stundenkilometer er denn so im Schnitt hingekriegt hat beim Mautfreifahren. Und wir hatten uns, ich glaube, auf 50 Stundenkilometer geeinigt. Das heißt, wenn du 300 Kilometer weit kommen willst, dann bist du halt 6 Stunden unterwegs, ne? Reine Fahrzeit. Mhm. Und es ist auch nicht jeder Zentimeter in Frankreich schön. Ja? Also und diese Sache mit den Kreisverkehren, also in Südfrankreich fand ich das noch ein bisschen krasser als dann hinterher in Nordfrankreich. Oder wir hatten die falschen Strecken. Das war schon so eine Hauptverkehrsstraße, die wir da genommen haben. Aber naja, also am Anfang hat uns erstmal der Stau eingeholt. Also wir standen erstmal schön im Stau und haben dann eine blöde Route genommen und so. Also es ging nicht so wahnsinnig gut los. Und sind dann grob bis Valence gefahren. Das ist südlich von Lyon am ersten Rückreisetag. Und sind letztlich das Rhontal hochgefahren. Ja, das war jetzt nicht so grob die Route. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also es ist mautfrei, aber ziemlich nervig. Du hast tausende Kreisverkehre. Du kommst durch unglaublich viele Städte durch. Also es ist auch mal schön, aber größtenteils ist es auch nicht so wahnsinnig schön. Also es gibt wahrscheinlich schönere Strecken, wenn man schöne Strecken fahren will, und es gibt schnellere Strecken, wenn man schnell fahren will. Also es gibt eine Autobahn, die parallel führt, ne, klar. Aber wie gesagt, ich packe euch in die Shownotes nochmal einen Link, wenn ihr das fahren wollt. Da gibt es eine andere Strecke, die empfohlen ist. Ja, Jan. Blöde Frage, wie viel Zeit hattet ihr, um jetzt nach Hause zu kommen? Also ich meine, ihr wart fast in Spanien und müsst jetzt nach Hause. Und ich überlege jetzt natürlich, wenn ich das mit meiner Strecke vergleiche oder mit unserer, wie viele Zwischenstopps wir so da machen würden wahrscheinlich. Deshalb die Frage, wie viel Zeit habt ihr genutzt oder gehabt? Also wir hätten mehr Zeit gehabt, aber es war dann irgendwann auch so der Punkt erreicht, wo man keine weiteren Zwischenstopps mehr machen wollte. Ja, also ich ganz persönlich hätte vielleicht noch ein, zwei Stopps mehr gemacht, aber es muss ja allen Spaß machen. Und die wollten dann auch ganz gern mal nach Hause. Ich meine, wir waren letztlich 3,5 Wochen unterwegs. Da kann man auch schon mal nachvollziehen, dass man einfach mal nach Hause möchte. So. Da, was natürlich zur Folge hat, dass du mehr am Tag fährst, ne? Deutlich genau, mehr. Genau. Okay, genau. Ja. Das stimmt. Wir haben auch dann zum Beispiel uns nicht Lyon angeguckt. Lyon hatten wir übrigens auch Stau auf der Autobahn. Da war da noch ein Tunnel gesperrt. Du konntest nicht westlich fahren. Du musstest östlich drumherum fahren und so weiter. Also es war schon auch an einigen Stellen ein bisschen nervig. Erste Übernachtung haben wir 2 France Passion. Wir hatten gedacht, okay, wir haben ja France Passion. Ne? Und da gibt's auch unglaublich viele France Passion auf der Strecke. Also kein Mangel. Nehmen wir einfach ein France Passion. Das erste, da ging es in so eine schmale Straße rein und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein. Also Axel, da vorne müsstest du rechts, so ungefähr. Und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein. Da war schon angegeben, LKW maximal 10 Meter und so lang. Und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht rein. Das war von beiden Seiten zugeparkt. Aber dann passt doch. Ja, aber die Straße, ich wollte einfach nicht ausprobieren, ob ich da durchpasse. Alles gut. Und ist egal, es gab ja noch genug France Passion. Der zweite France Passion war kein Bauernhof oder sowas, sondern war, es gibt auch so andere Dinge, und das war irgendwie so ein Museum oder irgendwas, direkt an der Hauptverkehrsstraße gegenüber das Gewerbegebiet, auf so einem Schotterparkplatz, nein. Und dann sind wir weitergefahren zu einem Stellplatz in so einem kleinen Örtchen und haben dann da kostenfrei, wie Jan das schon erklärt hat, 5 Stellplätze kostenfrei, inklusive Frischwasser, also konntest auch Frischwasser kostenfrei kriegen. Haben wir dann da gestanden und das war auch ganz okay. Das Einzige, an dem Tag bin ich nachts wirklich fast, also da war ich echt kurz davor auszusteigen und mich draußen auf einen Stuhl zu setzen. Da hatten wir nämlich genau diese Sache, dass keine Luftbewegung war. Und ich hatten möchte die Luken nicht schon, mehr. Die Luken schon alle auf. Höchsttemperatur an dem Tag war 43 Grad auf dem Supermarktparkplatz, aber im Schatten. Also, und es war wirklich irre heiß, es bewegte sich kein Lüftchen und ich bin klitschnass nach 2 Stunden Schlafen oder so aufgewacht und du denkst wirklich so, Alter, kann nicht wahr sein hier. Es war schon wirklich nachts und so, es war irre heiß und das ganze Wohnmobil hat dann den ganzen Tag Sonne abgekriegt, so, ne? Und ist natürlich alles heiß, irgendwie strahlt alles von unten und von der Seite und von oben überall Wärme irgendwie so. Ja, also das war echt, Sauna halt. Da hätte ich Klimaanlage, also hättest du mir da einen Vertrag hingehalten, da hätte ich wahrscheinlich unterschrieben, aber ansonsten. Ich nehme gleich 2. Genau, ansonsten. Aber es hätte wahrscheinlich auch ein Lüfter getan, also ne, wir hatten das Thema ja gerade, ne, genau. Und von da aus, ich weiß nicht, ob ihr, ich habe da auch bei Instagram eine kurze Umfrage mal gemacht, ob denn schon mal jemand Hutopia benutzt hat als Campingplatzbetreiber. Und ich glaube, ihr beiden wart auch noch nicht auf einem Hutopia-Platz, ne? Nee, genau. Das schreibt sich mit H vorne, ansonsten wie Utopia. und die haben irgendwie so um die 50 Campingplätze, insbesondere in Frankreich, ein paar auch in Belgien und ich glaube zwei oder so in Niederlanden. Und wir hatten wieder ein Wochenende vor uns und, oder? Ich weiß gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall nochmal einen Campingplatz. Du bist freitags losgefahren. Freitags losgefahren, dann kann ja kein Wochenende gewesen sein. Freitags los. Doch, der Samstag dann. Der kam an dem Samstag dann da an. Ja, ja. Genau. Genau, das Wochenende habe ich gedacht, auch könnte man ja noch was buchen. Und ich habe zwei Übernachtungen auf diesem Hutopia-Platz gebucht, auch wieder mit einem Pool. Und in der Nähe von Dijon. Und jetzt muss man wissen, Hutopia hat so ein bisschen so ein, ja, so ein Umweltschutzaspekt oder so, so natürlich. Also Camping in der Natur ist so deren Motto. Haben häufig halt auch diese Safari-Zelte oder auch eben so kleinere Hütten und sowas. Und das war so ein alter Municipal-Campingplatz, den die da aufgerollt hatten mit einem Bistro und so weiter. Auch wirklich nett gemacht alles. Aber ist halt auch nicht billig, ne? Also kostet halt auch, ich glaube, 70 Euro die Nacht haben wir bezahlt. Also ui, hab ich. Auch nicht wenig, aber auch in Italien nicht billiger. Also auch der Platz da in Italien war auch nicht billiger. Also genau, schon happig, war direkt an einem See. Du konntest da direkt in so einem See planschen oder auch mit einem Sub fahren oder sonst irgendwie so. Ja, haben wir zwei Nächte verbracht. War, glaube ich, das beste Essen, was wir hatten. Wir sind dann da in die Stadt gegangen. Da gab es so ein kleines Chateau und da gab es ein Restaurant drin. War also echt schon lecker, was die da machten. Und dann gab es auch schon die letzte Übernachtung in der Nähe von Metz. Wir sind dann zum Lac de Madine, hoffe ich, spricht man es aus, gefahren. Wollten da auch wieder ein France Passion machen. Also der dritte Versuch sozusagen auf der Rückreise. Und es hat uns einfach nicht gefallen. Also wir hatten schon ein bisschen vorrecherchiert. Da gab es auch ein paar France Passion. Die waren uns aber alle zu nah an der TGV-Strecke. Also wenn das so 200 Meter von der TGV-Strecke weg ist, irgendwie, weiß ich nicht. Ist einfach, ne? Und der war aber auch relativ nah dran und war direkt neben der Autostraße und war auch nicht gepflegt so richtig und so. Also war nicht so unsers. Und dann sind wir da auf den Stellplatz gefahren. Ich glaube, ich habe es schon in der Nordfrankreich, da gehört es eigentlich auch hin, Episode gesagt. Bewaldete Wiese, also mit großen, hohen Bäumen und paar hundert Meter da von dem See entfernt, kostete 6 Euro die Nacht ohne alles. Also reiner Stellplatz jetzt, kostete 6 Euro. Man konnte auch weiter vorne stehen, näher am See. Da kostete es, glaube ich, das Doppelte oder so ungefähr. Da hatte man dann auch, glaube ich, Strom. Da haben wir dann noch eine so ruhige und unglaublich kühle Nacht verbracht. Also es war so richtig kalt. Also sofort wurden Pullover rausgeholt und so weiter. Weil wir natürlich waren 28 jetzt, Grad oder genau, was? Genau, es war nur so 25 Grad und das war natürlich schon ziemlich kühl. Und genau, wurden schon lange Hosen. Hätte da einen Heizungsvertrag hingehalten? Mir nicht so, aber meinen Mitfahrerinnen und Fahrenden, genau, ja. Aber das Schlimmste ist eingetreten, das habe ich noch gar nicht erzählt. Irgendwann in Sérignan plötzlich hieß es, ich habe kein WLAN. Oh Gott. Stellt euch das vor. Ne? Und, das kann ein Thema werden. Das ist ein Thema. Drama. Und tatsächlich, ich gucke auf mein Smartphone, kein WLAN, ja, obwohl ich ja den WLAN-Router hatte. Was war passiert? Meine Herzallerliebste hatte das USB-Kabel von dem WLAN-Router rausgezogen, weil der ja so hell leuchtete nachts und hat es natürlich nicht wieder reingesteckt, so dass der Akku leer war und das Ding ausgegangen war. Ja, also ließ sich wieder. Hei. Gott sei Dank konnte ich es wieder heilen dann relativ schnell. Gut, dass du technisch so bewandert bist. Ja, genau. Ja, sagenhaft. Ja, scheiße, ja, kann passieren. Mhm. Wie war das denn mit dem WLAN? Ihr hattet irgendwie, oder sprachst, glaube ich, davon, eine Karte zu kaufen vor Ort oder so, ne? Ja, das hatte ich ursprünglich überlegt. Das war in der Vorbereitungsepisode. Und ich hatte dann mich aber dagegen entschieden, sondern mich für den Vorschlag von Frank, den wir ja schon mehrfach hier zitieren durften. Der hatte einen Vorschlag gemacht, einen bestimmten O2-Vertrag zu nehmen. Da kann man quasi einfach weiterlaufen lassen. Der kostet quasi nichts. Es sei denn, man bucht ein Datenpaket und das kostet im Monat 50 Euro unlimited, inklusive Roaming. Außer Schweiz, außer Monaco, glaube ich. Und aber ansonsten in Italien beispielsweise war eben auch kein Problem. Und das war jetzt für mich ein bisschen praktischer, weil wir eben auch in Italien waren, hätte ich auch irgendwie irgendwas machen müssen. Naja. Und dieses Unlimited ist wirklich schon sehr, sehr entspannt. Also wir haben insgesamt in den 3,5 Wochen ungefähr 120 Gigabyte verbraucht. Also schon eine Menge. Und das ist halt alles damit abgedeckt mit den 50 Euro. Also muss man für sich bewerten, ob einem das wert ist, natürlich. Aber zu fünft ist es halt auch deutlich mehr Datenvolumen, als wenn man zu zweit reist oder so. Ne? Das ist einfach so. Ja, ja. Genau, und das Ich hatte dieses Jahr gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich hatte in den 2 Wochen, glaube ich, nur 40 Gigabyte und ich hatte aber nicht die Fotos synchronisiert, sondern ich habe tatsächlich mal was Neues ausprobiert, wie ich mit meinen Fotos umgehe und habe sie nicht über beide iPads-Handys synchronisiert, sondern habe sie jeweils lokal gelassen. Und dann kam ich auf wenig, aber da war ja noch Reserve drin bei den 120 Gigabyte. Von daher, wir kamen damit hin. Und diese O2-Sachen, die sind eigentlich ganz gut. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Und kleiner Hint noch wieder bei diesen O2, diese Partnerkarten kann man dann immer noch 50% sparen, zumindest bei den Sachen, wenn du Monatsverträge machst. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist, wahrscheinlich mal nicht. Doch, da gibt es auch irgendwas mit Partnerkarten, habe ich gesehen, aber der Vorteil von dem Vertrag ist halt, dass der mich jetzt nicht das ganze Jahr was kostet, sondern dass der mich nur das kostet, wenn ich es quasi brauche. Ne? Also dann ist es natürlich mit 50 Euro jetzt auch kein Schnappi, aber dafür muss ich halt auch jetzt im August dafür nichts zahlen. Ne? Im September und so weiter. Ja. Ja, also France Passion haben wir leider dann nur einmal benutzt. Das liegt aber an uns. Also man hätte das natürlich öfter nutzen können noch. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber es sollte jetzt eben auf der Rückreise auch, wollten wir halt auch schon, dass es dann wirklich auch ziemlich genau am Weg liegt sozusagen und man nicht jetzt große Umwege fahren muss, um irgendwo dann weit ab der TGV-Strecke zu sein. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ne? Habt halt von allem so ein bisschen was genutzt. Du hast die AXI-Card schon erwähnt. France Passion hattet ihr jetzt. Dann hattet ihr Vorbuchungen, also einen richtigen Campingplatz in Serignan Plage. Was hatten wir jetzt noch? Stellplatzradar habt ihr auch. Genau, haben wir auch benutzt, um den einen oder anderen Stellplatz zu finden. Genau. Also wirklich verschiedenste Quellen für. Ja, das Einzige, was wir nicht benutzt haben, ist halt so, ist Camping Car Park. Das ist so eine Wohnmobilstellplätze in Frankreich. Betreiber von Stellplätzen, der so diese kostenlosen Municipal-Dinger aufkauft, sage ich jetzt mal, und die dann mit einer Schranke versieht. Und dafür dann aber funktioniert halt auch die Entsorgung und die Versorgung und so weiter. Also er macht es ein bisschen schicker. Und dann kostet halt die Übernachtung so um die 13 Euro irgendwie. Ja. Wo sich dann natürlich viele drüber aufregen, dass es jetzt 13 Euro kostet. Dafür kann man die halt vorbuchen. Du kannst im Internet gucken, ob da noch was frei ist und. Aber das hat sich einfach nicht ergeben. Also die sind oft eher nicht so an so zentralen Punkten oder zumindest auf unserer Route nicht und waren immer so ein bisschen abseits. Und das hat sich jetzt für uns nicht ergeben. Ja, die hätten wir an der einen Stelle ganz gern genommen und dann war der aber voll, der Platz. Ach so, okay. Das war einer von diesen vollen, wo wir überlegt hatten. Jetzt, wo du den Namen sagst, war klar, das war der Camping-Car-Park, ja. Ja. Genau. Du musst also einfach so eine Karte kaufen, ne? Da muss man für 5 Euro eine Karte kaufen. So quasi Mitgliedschaft oder so. Genau, da kostet die erste Übernachtung dann 5 Euro mehr quasi, ne? Genau, ja. Ja. Aber was ich jetzt nochmal sagen möchte, ist, wir waren ja jetzt in der Hochsaison unterwegs, es war auch in Frankreich Ferien, Es waren in mehreren deutschen Bundesländern Ferien, es war offensichtlich in den Niederlanden Ferien und trotzdem haben wir dann Utopia-Platz eben für 2 Nächte am Wochenende gebucht, ne? Also ich habe manchmal den Eindruck, es wird auch so ein bisschen Panik gemacht, auch wenn ich so in die Zeitung gucke dann oder irgendwelche Aufmacher, irgendwie alle Campingplätze voll und so weiter. Ja, also halte ich für, deutlich gesagt, für Quatsch. Also, ja, wenn du Pfingsten an der Nordsee willst, dann hast du ein Problem. Gut, ja. In Deutschland und an der holländischen Nordseeküste hast du auch ein Problem. Ja, das ist, war aber immer schon so irgendwie, oder? Oder seh ich das nur so? Klar, bei so Brückentagen, ähnlich. Wir reden ja jetzt im Moment über quasi Sommerurlaub, ja. Ne? Und wir hatten das letztes Jahr, haben wir wenig vorgebucht gehabt, jetzt auf dem Weg zumindest, und das auch recht spontan gebucht. Vorletztes Jahr war das so. Dieses Jahr war das so, ja, du kannst halt vielleicht in Sérignan, weiß ich nicht, ob man da spontan was gekriegt hätte. Das diese schon großen ziemlich, Plätze, ne? Die sah schon voll aus, ne? Ja. Aber gut, da muss man halt 1-2 Plätze weiter, da gab es 6 Campingplätze oder so, da muss man vielleicht mal nicht den 5, sondern nur den 4-Sterne-Platz nehmen. Mhm. Ja, klar, wenn das keine Möglichkeit ist, dann muss man vorbuchen. Also wenn man bestimmte Plätze haben will, dann muss man die natürlich vorbuchen. Aber ansonsten auch meine Buchung da in Béziers, das war, ich hatte das ja extra 2 Wochen vorher oder so gebucht, war ein wenig übertrieben. Also das hätte man auch ohne Buchung machen können. Hat nichts gekostet oder so, die Buchung, ne? Aber ja, also ich glaube, man kann das schon machen. August ist wahrscheinlich in Frankreich nochmal ein bisschen anders, weil in Frankreich oft dann auch eben im August Urlaub gemacht wird von den Franzosen. Aber wir haben auch viele Franzosen da in Sérignan gehabt. Also das war jetzt... Wo du das gerade so sagst, wie war denn die Länderverteilung so auf den Stell-Campingplätzen bei euch? Kannst du da grob was sagen? Dann erzähle ich dir gleich, was da oben war im Nordfrankreich. Ja, also... in Italien waren wir die einzigen Deutschen. Also erst waren noch 2 andere da, dann waren wir hinter die einzigen Deutschen, würde ich denken. In der Nähe von Nizza, da gab es auch so Hütten und sowas, da weiß ich jetzt nicht, da waren auch einige Deutsche, aber vom Camping her, doch, da waren auch ein paar Deutsche auf dem Campingplatz. Aber da waren halt auch Franzosen und auch Niederländer und Schweden und so weiter oder aus Tschechien und so. Also da gab es doch sehr bunte Mischung. In Sérignan würde ich sagen, waren es vielleicht so 20% Deutsche irgendwie, würde ich sagen. Ansonsten viele Niederländer, Belgier, Franzosen natürlich. Okay. Ja, gemischt. Okay. Und in Utopia waren es 80%, vielleicht auch 90% Niederländer. Also ich habe da keinen einzigen Franzosen gesehen. Wenig Deutsche, ansonsten hauptsächlich Niederländer. Das scheint also offensichtlich auf Niederländer zugeschnitten zu sein. Ja. Okay. So. Jetzt vielleicht nochmal. Haben die da eine größere Verbreitung? Also ich kann dir vielleicht ganz kurz nach dem Thomas. Ja. Auf der Tour, die wir hatten an der Loire entlang, haben wir fast keine Deutschen gefunden. Mhm. Also gefühlt eine Handvoll Deutsche auf der ganzen Tour an der Loire entlang, ein paar Engländer, ansonsten alles nur Franzosen und exklusive Sachen wie, ich sag jetzt mal Norweger, Schweden standen mal vereinzelt, aber ansonsten, ich sag mal 95% Franzosen. Quasi keine Deutschen. Die ersten Deutschen, die wir wirklich getroffen haben am Stellplatz, waren in der Bretagne draußen am Wasser. Ja, die waren auch sehr gesprächig. Schöne Grüße, falls ihr das hört. Nee, war okay. Also war jetzt nicht schlimm. Aber da war der eine Platz, der war relativ voll und waren viele Deutsche. Danach ließ das aber wieder nach und dann auch in wo man in der Normandie waren, höchstens 10-15% Deutsche, fast alles Franzosen. Engländer, in der Normandie ganz viele Engländer, weil die fahren ja nur mit der Fähre rüber und sind dann da. Also war schon ein interessantes Verhältnis. Was ich cool fand auf den Landstraßen, dass dort gegrüßt wird. Oh ja, dass die Franzosen, die französischen Camper, die grüßen. Ne? Also bei Deutschen muss man immer überlegen, ob die grüßen. Da kannst du grüßen, du wirst nicht zurückgegrüßt. Geht mir auch schon mal so, dass mich nervt. Aber wenn ich weiß, dass mich jeder grüßt, dann ist natürlich So den Arm oben dran hängen. Ja, genau. Ich versuche es auch. Manchmal klappt es halt nicht, weil er dann einfach so gerade mit an was anderes kommt, gerade aus Navi oder was, er sieht nicht, dass einer gegen ist. Alles gut, kann passieren. Nee, aber das ist mir aufgefallen. Also in Frankreich grüßt quasi jeder auf den Landstraßen. Ja. Finde ich auch ganz witzig. Mhm. Muss nicht, aber finde ich witzig. Es war aber bei uns Motorradfahrern früher auch so. Wir haben auch jeden gegrüßt. Ja, eine Sache hätte ich noch, Thomas, aber du hattest auch gerade was du fragen wolltest. Ja, mich würde einfach nochmal, weil was im Anfang der Episode eigentlich hatten, jetzt wirklich nochmal interessieren, wie jetzt das Verhältnis zwischen der Vorbereitungsepisode und dem tatsächlichen Urlaub war. Fühltest du dich gut vorbereitet? Also was würdest du anders machen im Speziellen? Also was ich anders machen würde, also ich weiß nicht, ob ich das, als ich es gebucht habe, so ideal war, den Bodensee und sagen wir mal dann schon Richtung spanische Grenze, das ist schon sehr weit. Also man unterschätzt das so ein bisschen. Vielleicht hätte es auch einen Campingplatz getan, der irgendwo an der italienischen Riviera gewesen wäre oder so, ne? Also das war schon nochmal echt ein ganzes Stück dann Frankreich, was man da abgeklappert hat. Was man dann hinterher auch ein ganzes Stück wieder zurückgefahren ist und so. Also das war jetzt nicht, ob das ist nicht schlimm oder so, aber ob das war nicht unbedingt perfekt geplant. Und die zweite Sache, wenn man mordfrei durch Frankreich fahren will, dann würde ich mir jetzt eben die halbe Stunde gönnen und mir mal angucken, was andere Leute da für Routen geplant haben. Es gibt nämlich, wie Jan das auch schon gesagt hat, es gibt Nationalstraßen, die sind vierspurig ausgebaut, also oder zwei Spuren in deine Richtung, ja, mit baulicher Trennung, wo du 110 Stundenkilometer fahren kannst. Ohne Kreisverkehr. Ohne Kreisverkehr, ohne Ortsdurchfahrt und so weiter, da kommst du super schnell vorwärts. Und es gibt Nationalstraßen, da in 50 Metern Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen, ne? wo du wirklich in 50 Metern den nächsten Kreisverkehr hast, ne? Wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Und danach ist in 300 Metern wieder einer und so, ne? Also da kommst du aus dem Kreisverkehr quasi nicht mehr raus. Und also das würde ich, glaube ich, anders machen. Also wenn man eine Route fahren will, mautfrei, und das hat man wahrscheinlich bei Frankreich fast immer, dass man ein Stück mautfrei oder mautfrei weiß ich nicht, aber dass man ein Stück einfach fahren will in Frankreich, dass man irgendwo hingefahren ist oder irgendwie wieder zurück will oder irgendwo dahin will, wo man dann einfach sagt, da muss ich einfach mal durchfahren, ne, so wie man das in Deutschland ja auch hat, wenn man an die Nordsee fährt, dann fährt man ja auch nicht mautfrei oder abseits der Autobahn irgendwie durch Niedersachsen normalerweise. Und das kann man einfach besser vorbereiten, das hatte ich einfach nicht so gut gemacht und die dort Durchfahrten fand ich schon auch nervig. Kostet einfach sehr viel Zeit, ne? Okay, also Augen auf bei der Routenwahl. Ja. Wie gesagt, da gibt's Leute, die haben das ausgearbeitet, die fahren regelmäßig nach Spanien oder was weiß ich wohin oder nach Portugal und so, die haben da Routen ausgearbeitet an die Westküste, an die Ostküste und da kann man, glaube ich, relativ bedenkenlos danach. Ja, ein guter Tipp. Ich packe einen Link entsprechend in die Shownotes, sodass ihr euch das dann angucken könnt. Auch da seht ihr nochmal, wie das ist, wenn man auf so eine Zahlstation zufährt, wer das noch nicht hatte irgendwie, also wer noch nie in Frankreich war vielleicht mit dem Auto. Wenn man auf der Autobahn auf so eine Zahlstation zufährt, hatten wir am Anfang, als wir aus Italien kamen, echt Stress. Da war nämlich überall ein T oben drüber und T heißt Telepeage und ich hatte ja kein Telepeage, also das sind diese Mautboxen. Ne? Und aber es gab keine ohne T, beziehungsweise es gab eine ohne T, die war aber bis 2 Meter begrenzt und da hätte ich nicht drunter gepasst. Und dann bin ich halt an eine gefahren mit T und konnte da auch ganz normal bezahlen. Also das war echt, aber abgesehen davon, so eine Mautbox habe ich jetzt nicht vermisst. Also wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen in der Vorbereitung. Also mich hat es jetzt nicht so aufgehalten. Ich hatte jetzt keinen minutenlangen Stau oder stundenlang oder was vor irgendeiner Mautstation. Insofern habe ich das nicht vermisst, also dass man da mit 30 Stundenkilometern direkt durchfahren kann. Ja. Könnte ich mir vorstellen, ist auch so ein bisschen, ist natürlich deutlich bequemer. Nochmal, verleitet vielleicht auch dazu, ein bisschen mehr über die Autobahn zu fahren, weil du auch nicht siehst, was es kostet. Du fährst ja einfach durch. Aber wenn du dann nach 60 Kilometern oder so an der Mautstation anhält und der sagt dann 18,60 Euro, denkst du, what? Also so 30 Cent ungefähr pro Kilometer muss man rechnen mit einem über 3 Meter Wohnmobil. Das ist, finde ich, schon ziemlich happig. Ne? Also wir hatten von Südfrankreich bis nach Hause 1200 Kilometer. Also natürlich nicht alle in Frankreich, ist klar. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte das mal ausgerechnet, ich glaube 177 Euro oder sowas, ne? Also so sagen wir mal 180 Euro. Das ist natürlich schon was, ne? Ja. Also weiß ich auch nicht, ob man das. Und mir hat Autobahn, also andere sagen, sie fahren unheimlich gern in Frankreich Autobahn. Mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, weil es eben, du musst dann schon sehr stark auf die Straße gucken, weil du eigentlich immer jemanden vor dir hast oder so und dann meistens LKW, die dann doch ein bisschen langsamer sind als du, die dann wieder irgendwie überholen musst, dann musst du wieder in den Rückspiegel gucken und so weiter. Hat mir nicht so Spaß gemacht, über die Autobahn zu fahren, während auf der Landstraße, wenn insbesondere wenn du die Kleinen fährst, da triffst du stundenlang gar keinen, sag ich mal ein bisschen böse, da kannst du auch einfach mal ein bisschen langsamer fahren, mal aus dem Fenster gucken oder irgendwie so, ne, ohne dass du da jetzt Unfallgefahr massiv steigerst, ne, so. Ist so mein Gefühl gewesen, darum wollte ich auch ganz gern die Rückfahrt ein bisschen weniger Autobahn. Mhm. Wir sind ja auch Mautverfechter, nein, ohne Maut fahren Verfechter. Hm. Also wenn es geht, ne? Manchmal geht es halt nicht, aber genau. Wenn es denn geht, fahren wir ohne, dann sieht man mehr, hast du mehr. Ja. Aber wir machen auch kürzere Etappen, ne? Also diese Rummüllerei oder wie ihr jetzt gefahren seid, haben wir eigentlich ja gar nicht gemacht. Die längste Strecke war irgendwie 400 Kilometer oder so. Ja, aber ist ja bei uns auch so. Ne? So. Aber gut, also die letzte Etappe war dann schon, ich glaube, auch 450 Kilometer oder sowas. Aber gut, da hätte man jetzt noch mal in Maastricht oder so. Ne? Aber wie gesagt, da war die Luft einfach raus. Und ja, nee, da muss man auch nach Hause. Dann ist das so. Genau. Ja, aber ansonsten, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar, ich habe noch drei kleine Sachen. Erstmal, was ich nicht hatte, und das würde ich empfehlen, wenn ihr nach Frankreich fahrt, doch vielleicht einfach vorher zu kaufen, wenn ihr es bisher noch nicht habt. Ich hatte keinen Wasserdieb. Und an dem Stellplatz in Sérignan hatten wir Wasser, also für so 4 Parzellen einen so einen Wasserhahn, aber eben ohne Gewinde. Da hätte so ein Wasserdieb Sinn gemacht. Habe ich aber nicht gehabt. Hatte ich immer mal wieder und dann war es mir irgendwie zu teuer. Gibt es übrigens in verschiedenen Durchmessern. So ja, habe ich auch gesehen. Beide Durchmesser. Also das einmal dann insbesondere da, wo die ganzen Mücken waren, fand ich unseren Magnetvorhang für die Aufbautür, hat mich wieder begeistert, weil bei 5 Leuten geht quasi ständig einer durch diese Aufbautür durch. Und dieses Mückennetz, was du so schieben kannst, das macht natürlich dann keiner auf und zu, also nicht in der Frequenz oder es wäre schon kaputt. Ich habe da ja mal so einen Magnetvorhang hingemacht, einfach so mit diesen Klettverschlüssen, also so ein Klett, wo man das da drauf macht. Fand ich gut. Und Vorzeltteppich bin ich eigentlich kein richtiger Freund von Vorzeltteppich. Aber es ist halt einfach so, wenn du an einen Platz kommst, wo vorher jemand 2 Wochen gestanden hat und der Rasen einfach nicht mehr zu erkennen ist, dann ist es einfach schöner, so einen Teppich dahin zu legen und genau. Und die Härteprüfung hatte natürlich die Soganlage. Denn bei 40 Grad im Schatten, da entwickeln sich auch Gerüche flott. Und das muss ich sagen, hat super funktioniert. Also wir haben jetzt nur kleine Geschäfte drin gehabt in der Kassettentoilette, aber beim Entleeren konnte man das schon sehr gut riechen. Also es war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber wenn du aufs Klo gegangen bist, hast du nichts gerochen. Also das hat das schon gut weggesaugt. Ja, das ist doch die Hauptsache, dann hat's genau, das. Das wollte ich nochmal so als Rückmeldung geben, weil wir ja jetzt im Prinzip den Härtetest Sommerurlaub hinter uns haben. Genau. Ich glaube, lange Episode geworden. Lange war auch eine lange Reise. War auch eine lange Reise. Danke. Ja, also super interessant. Ich gehe davon aus, dass der eine oder andere da wirklich Appetit bekommen hat und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnimmt. Mhm. Vielleicht sogar ich irgendwann mal. Also Südfrankreich könnte ich mir durchaus auch nochmal vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Von daher. Also Provence hätte ich gerne mehr gemacht, muss ich sagen. Also das wäre jetzt etwas, was ich, wenn ich da jetzt nochmal in die Richtung fahren würde, was, glaube ich, auch eigentlich eine ganze Reise füllt. Ne? Also nicht ein Roadtrip nicht, durch die Provence gelohnt genau, sich. Genau, gibt es einen Reiseführer nur für die Provence. Und insofern, also das, wir sind ja stellenweise durchgefahren und das hat mir schon sehr gut gefallen und das könnte ich mir echt auch nochmal gut vorstellen. Ja. Und aber auch, wie gesagt, Nizza war schon auch spannend, schöne Stadt, kann man auch mal besuchen, kann man nur nicht vernünftig übernachten. Also da gibt es irgendwie so einen ganz schrecklichen Stellplatz irgendwie. Ja, aber wie gesagt, ich habe den Campingplatz empfohlen, da gibt es auch noch ein paar andere, zwei, drei, glaube ich. Das ist eigentlich immer meine Devise in solchen großen Städten, außerhalb zu parken und irgendwie zu stehen. Irgendwie gibt es dann immer eine Möglichkeit, in die Stadt zu kommen. Das hatten wir in Slowenien auch, diese Geschichte, wo wir am Restaurant gestanden haben. Bushaltestelle direkt vor der Tür, ab in die Stadt. Luxemburg, bei uns das Gleiche. Salzburg auch. Also, wir hatten halt geguckt, das ist schon, du musst schon ein bisschen gucken, wo du dich da hinstellst. Also ich hatte auch ein paar Stellplätze so im Hinterland gefunden von Nizza und da warst du dann halt auch schon irgendwie anderthalb Stunden, glaube ich, bis Monaco unterwegs und das ist vielleicht ein bisschen too much, ne? Ja. Mit Umsteigen und so und dann fuhr der Zug nur morgens und dann da nicht und weißt du so, also ein bisschen musst du schon gucken, wo du da hinfährst. Ich glaube, der Platz, wo wir waren, der war schon gut gelegen. Also, ja. Wie gesagt, es gibt in dem Ort noch einen zweiten, der liegt auch nicht schlecht. Wir hatten jetzt einfach den vermeintlich besseren genommen. Ja. Den mit dem Pool. Ja. Hörte sich auch sehr, sehr gut an. Mhm. Genau. Also nehmen wir alles mit. Die Links kriegen unsere Hörerinnen und Hörer hier. Genau. Kostenlos wie immer. Ja. Und wenn jemand Anmerkungen hat, natürlich immer gern auch als Kommentar das unter die Episode auf der Webseite. Oh ja. Da finden es dann nämlich auch andere und guter Hinweis. Wir haben ja nicht die Weisheit gefressen, sondern wir sind immer dankbar auch für Ergänzungen. Und so ergibt sich dann immer noch mal ein bisschen was. Hm. Perfekt. Ja, vielen Dank. Und eine runde Tour. Ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist Sicherheit. Also vielleicht ist ja Südfrankreich auch irgendwie so ein bisschen, also mir ging es jedenfalls so, ich dachte so, da gibt's ja diese Videos, wo Leute dich da irgendwie auch in Italien irgendwie auf der Autobahn irgendwie die sagen, du hast was kaputt gemacht und dann aber die so schmeißen dir irgendwie Bälle ans Auto und behaupten, du hast den Außenspiegel kaputt abgefahren. Genau, solche Sachen. Oder dass du dich einfach unwohl fühlst, dass du einfach so denkst, wie komme ich jetzt schnell wieder hier weg? Ne? Hatte ich nicht. Also muss ich wirklich sagen, hatte ich auf der ganzen Reise nicht. Und also auch in Südfrankreich hatte ich auch, man hört ja viel Negatives oder so, was dann auch mit Südfrankreich verbunden wird, irgendwie hohe Kriminalität und so weiter. Also ich habe auf den Campingplätzen oder auf den Stellplätzen da nichts von wahrgenommen. Da in der Nähe von Nizza, der machte um 20 Uhr vorne das Tor auch zu. Da kam es dann auch nur noch mit dem Code rein und so. Da merkte man schon, das machen die wahrscheinlich auch nicht, weil ihnen langweilig ist. Aber so gefühlt hatte ich kein Sicherheitsproblem. Das ist ja die Hauptsache. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du in der schönsten Zeit deines Jahres da irgendwo hinreist und fühlst dich da irgendwie unwohl oder hast Angst oder... Ja. Also ich fahre nochmal nach Frankreich, ich werde auch mal Südfrankreich machen, Provence definitiv, also die Ecke, was du gerade sagtest, auch und die französischen Alpen, also Haute-Provence, auch ein Traum, ne? Alpe d'Huez, fahren wir dann auch. sowas, also das steht mit Sicherheit noch im Plan. Ja, vielen Dank für die schöne Reise nach Südfrankreich und in der Episode davor war es halt Nordfrankreich, haben wir doch eine Menge abgeklappert in den beiden Episoden. Genau. Schließen wir für diesen Sommer das Kapitel Frankreich? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon, ja. Also ich habe jetzt nicht vor, heute dieses Wochenende. Ich auch nicht. Fahren. Ja. Dann machen wir das Buch jetzt erstmal zu und öffnen das für die Kommentare von außen, die uns noch erreichen. Oh ja. Und dann schauen wir, was danach kommt. Prima. Ja. Danke Alles euch. Alles klar, Jungs. Axel, danke dir für deine vielen Zuhören Berichte. Da draußen. Immer eine Handvoll Kreisverkehre unterm Lenkrad. Ja, unter den Reifen. Unter den Reifen. Okay. Macht's gut. Prima. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Jo, ciao. Tschüss.